Herzlich willkommen zum sylphmedia.de Podcast. Ja, hallo. Achso, Reklamen zu. Geht schon los? Ja, geht schon los. Oh, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Zum sylphmedia.de Podcast. Genau, Ausgabe 24. Im April 2011. Stimmt, schon. Ja. Genau. Und der letzte war im Januar, am 21. Ja. Ging mir online. Habe ich mich informiert. Holger, du warst ja auch lange nicht dabei. Ja. Also ich ja auch nicht. Herzlich willkommen. Ich hätte ja ohne dich gesendet. Du hättest ohne mich gesendet? Von wo? Von zu Hause. Echt jetzt? An die Rundfunkgeräte zu Hause. Warum nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also hattest du Zeit und hast gesagt, du kannst doch... Mir hast du erzählt, du hast keine Zeit. Ich habe auch keine Zeit. Achso, na dann. Ja, wenn du immer nur was freitags kannst. Ja, unter der Woche versuche ich mir arbeitstechnisch zu reservieren, damit ich am nächsten Morgen frisch bin. Wochenende besteht auch aus Samstag und Sonntag. Na, Wochenende ist Wochenende. Wochenende wird nicht gearbeitet. Okay. Auch nicht für einen Podcast. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ich Dankeschön. Hatte schon inzwischen geschoben. Ja. Du bist Onkel geworden. Ja. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Schön. Ja. Ihr kennt die Mutter auch. Ich habe sie in der Vergangenheit schon mal gehört. Hier stimmt, die war auch schon mal da. Ja. Holger, ich sage nur Erotik-Podcast. Genau, der läuft ganz gut. Immer noch. Der läuft immer noch ganz gut, ja. Ja, So viel, ja, siehst du, Sex-Talk und bumm, da ist es. Bumm wieder oben, ja. Bumm wieder oben. Pass auf, Holger, bevor wir hier irgendwie uns um Kopf und Kragen reden, würde ich sagen... Wir spielen heute mal eine Runde, ne? Wir haben zwei Kartenspiele. Es gab ja schon einen Blogbeitrag dazu, zu diesen etwas ungewöhnlichen Quartettspielen. Und die ich ja ein bisschen makaber finde. Ja, siehst du, darüber können wir nämlich gleich sprechen. Ich finde die nämlich gar nicht so makaber, aber bevor ihr euch fragt, worum es geht, weil ihr den Eintrag nicht gelesen habt, also es sind die... Schämt euch. Das sogenannte Tyrannenquartett, und zwar ist das ein Quartettspiel, wo die... Also wo der Inhalt der Karten Diktatoren sind, genau. Und Völkermörder. Also das ist wirklich eingeteilt in die Kategorien, was jetzt hier bei so wie Autokarten müsst ihr euch die vorstellen, ne? Also du hast meist eine Kategorie irgendwie Mercedes oder so, ja. Und BMW, und da ist es halt Diktatoren, Völkermörder, ich weiß nicht was, ne? Ja. Und die Vergleichswerte sind dann jeweils so Sachen wie Höhe des Geldes, was sie besitzen, Anzahl der Toten, die auf ihr Konto gehen. Genau. Dauer der Macht oder so, ne? Genau, Machtdauer. Und davon gibt es auch, das können wir gleich mal in einem Kartenspiel, du kannst mal gucken, in einem der Kartenspiele ist so eine Übersicht, was für Karten es noch gibt. Muss man schauen auf der Rückseite. Es gibt da noch weitere von, also wir haben hier zum Beispiel noch Öltanker. Ich glaube, das war bei dir drin, ja. Ah ja, hier. Dann gibt es... was hast du? Ich habe noch Ungeziefer. Genau, Seuchen, genau, Atomkraftwerke, auch. Rauschgift. Rauschgift und Tyrann 2. Genau. Wir haben einfach zu viele Tyrannen auf dieser Welt. Ja, die haben nicht in ein Quartett gepasst. Und das ist, was ich ja echt mal loben muss, das ist echt aktuell, wa? Aktuell und noch super Qualität. Ja, und auf jeden Fall... super Qualität. Eine schöne Kartenqualität. Also achso, es sind irgendwie richtige Spielkarten. Nee, sind wie richtige Spielkarten. Ja, nee. Achso, es gibt auch billige Karten, meinst du? Nö, man könnte jetzt denken, dass das irgendwie aus irgendeiner aus Pappe. Hinterhofbude ist, aber das ist, es sind halt wie original wie Autokarten, ne? Ja. Von der Haptik her. Und die Frage, ob das makaber ist, ne? Naja, wenn man es mit Humor sieht. Nee, also, ich finde es, ich hatte es auch schon in dem Beitrag geschrieben, ich finde es eigentlich eher lehrreich, weil also ja. Man bekommt mal, ich finde, das wird auch so ins Gewissen gerufen, wie viele Tote die halt zum Beispiel auf dem Gewissen haben, ne? Ja. Oder hier bei den ja, aber ich sag mal, meiner hatte mehr Tote, so. Also ja. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal eine Runde. Was wollen wir spielen? Öltanker oder Atomkraftwerke? Kennst du das schon? Ich kenne beide schon, ja. Ach so, na dann. Macht mich egal. Nein, ich habe gerade die Öltanker. Lass uns die Öltanker kurz anspielen. Ich habe die gerade offen. So. Genau, das nehme ich auch. Teils wenn wir es gleich verraten wollen. Achso, ja, können wir ruhig sagen. Also Deepwater Horizon zum Beispiel. Richtig, bei den Öltankern ist Deepwater Horizon dabei und bei den Atomkraftwerken ist natürlich Tschernobyl, einige deutsche Atomkraftwerke und auch Fukushima. Also die sind doch recht aktuell gehalten. Genau. Das hat dich ja so ein bisschen begeistert. Wir haben schnell eine Neuauflage gedruckt. Ja, wahrscheinlich. schmeißt du das jetzt einfach so dahin. Ja, schmeißt du nicht sammeln. Ja, schon das recht. Siehst du, musst nochmal kneten, denn. Ja, und das werden wir nebenbei so ein bisschen spielen. Ja. Wir müssen. Weil Julia nicht da ist. Weil Julia nicht da ist, genau. Also, lass uns erstmal ausmachen, wo wir welche was nehmen, also was wo gewinnt. Ja, genau. Ne? Wollte ich auch sagen. Ich meine, beim Datum wird es schwer. Datum der Katastrophe. Dann nehmen wir das Älteste, also das, was am weitesten zurückliegt, hat gewonnen. Okay. Alter bei Katastrophe, da würde ich fast für das Jüngste plädieren, oder? Ja, wollte ich auch sagen. Okay. Ausgelaufene Menge Rohöl. Auch das meiste. Das meiste natürlich. Hm. Verschmutzte Küste. Auch das meiste. Genau. Und tote Seevögel. Was ist das? Das, was tote Seevögel sind? Doch, ich weiß es schon, aber... Das ist das schwarze Zeug, was immer... Aber warum gerade Seevögel? Warum nicht kleine Robben und Fische? Und so? Ich glaube, ja, ich glaube, auf manchen okay. Karten steht auch, na, Seevögel ist nicht okay. Ich mag eigentlich gefiederte Tiere. Egal, nehmen wir auch das meiste, genau. Dann lass uns doch... Ich würde ja, was sagen, ist denn, wenn ich jetzt so mehr Seelagunen... Seeliguane, ja, du hast natürlich da ein Unglück irgendwo... Ja, nein, ich würde sagen, du bist der Gast, du darfst anfangen. Ich fange an? Ja. Muss ich den Namen jetzt auch noch vorlesen? Das wäre mal interessant, natürlich. Ja, super. Ja. Brea. Was? Zeig mal. Was? Das also, du hast gerade, ja, Havarin in der Kategorie Havarin 1992 bis 96. Hm? Genau. Was ist das für ein Land? Keine Ahnung. Das Chile oder sowas? Das kann natürlich sein, ja. Vielleicht kann Julia uns das sagen. Bestimmt. Also nicht, dass sie sowas nicht weiß, aber ich Magst möchte du sagen, sie, welches Land dieses ist hier? Sie, ich möchte sie... Olga, nimm den Fuß von der Bremse. Was? Nimm den Fuß von der Bremse, erzähl. Ach so, ja. Was ist denn das für ein Unglück? Also irgendeine Havarie. Was steht denn da noch? Da steht da noch was dazu. Vor den Shetland-Inseln auf Grund gelaufen. Also es ist ein Schiff. Ein Tanker, würde ich sagen. Öltanker und, ja. Eine Havarie. Genau. Was ist auf Grund gelaufen. Ja, ich überlege gerade. Ich kenne mich ja mit nicht aus und... Ich sag einfach mal, ausgelaufene Menge Rohöl. Ne? War ich 85.000 Tonnen. 85.000 Tonnen, das ist natürlich... Ja, also ich habe eine Bohrinsel, und zwar die Deepwater Horizon. Nein! Ein Blowout vor dem Golf von Mexiko. Und bei mir sind es mal locker 670.000 Tonnen ausgelaufene Menge Rohöl. Ja. Dann gib mal her die Karte. Du malst in deinem Buch? Ich male in meinem Buch, ja, in meinem Notizbuch. Ich suche die Podcast-Themen, die ich mir noch so niedergeschrieben hatte. Ah ja, okay. Genau. Dann, ich habe jetzt gerade aus der Kategorie Havarien 2000 bis 2001 die Baltic Carrier. Das war eine Kollision mit einem Frachter vor Dänemark. Und da nehme ich mal, womit könnte man gewinnen? Alter bei der Katastrophe. Da nehmen wir ja das Jüngste, ne? Ein Jahr. Boah, fünf. Ja, hat nicht lange gehalten. Was hast du? Die Atlantic Empress. Auch ein Havariefall, Kollision mit anderem Tanker vor Tobago. Ja, wenn so zwei Tanker aufeinander zufahren, da ist es halt schwer zu entscheiden, wer da ausweicht. Ne? ja, genau. Da gibt es doch diesen Witz, wo der einen sagt, hier spricht der Captain der amerikanischen Marine. Weichen Sie aus, ne? Und der, nein, ne? Und ein Flugzeugträger, glaube ich, war es. Oder so, genau. Und die Pointe war dann nachher, dass er sagte, okay, hier spricht der Leuchtturm und genau. Wir werden nicht ausweichen, ne? Ja. So, ich habe wieder eine Havarie im Zeitraum 67 bis 78. Und zwar Torrey Canyon, vor Cornwall auf Grund gelaufen und zerbrochen. Aha. Und da nehme ich natürlich gleich mal das Datum der Katastrophe, und zwar 18. März 1967. Ach, meins ist 1990 passiert. Und das war der Mega-Borg-Explosion im Golf von Mexiko. Auch oh, im Golf von Mexiko, da geht's ja richtig ab, ne? Ja, da war ja Deepwater Horizon war ja auch in der Ecke. Ja. Ja, hier in zwei Teile gebrochen, da jährt sich ja, welchen haben wir heute? Wir haben den 6. April haben wir? 6., 5.? Irgend sowas. Am 12., ich krieg deine Karte. Ja. Am 12. April wird ein Ereignis hier 100 Jahre alt. Klär uns auf. Auch in zwei Teile zerbrochen. Die Titanic ist vor 100 Jahren untergegangen. Und zwar am 12. April. Nee, Quatsch, nicht am 12. Ich glaube am 14. April. Entschuldige, am 14. Am 12. April. Ist sie losgefahren, oder? Wahrscheinlich. Nee, am 14. April 1912 ist die Titanic untergegangen. Ja. Das heißt, die liegt seit 100 Jahren dort unten. Und gammelt vor sich hin. Und gammelt vor sich hin, ja. Da habe ich letztens so ein Bild gepostet. Hi, echt? I'm the Titanic and welcome to Jackass. Ja, Julia hat's gesehen bei Facebook wahrscheinlich. Ja. Ich habe hier noch eine Havarie und zwar 2003 bis 2010. Und da nehme ich mal, was nehmen wir da? Oh, das war nicht so ein großer Unglücksfall, wie es aussieht. Von also verschmutzte Küste 300 Kilometer. 1000 Kilometer. Ja. Ich sag mal hier, das Ding ist auch vor den Philippinen im Sturm gesunken. Das heißt, das kann nicht viel. Da würde ich mal menschliches Versagen ein bisschen ausschließen. Ja. Ja. Meinst du, ist die Nakota? Nee, wie heißt die? Nakotka oder so. Hm? Ja. Vor Japan im Sturm zerbrochen. Ja. Was die Titanic betrifft, dadurch, dass sich das Ereignis ja jetzt, hab ich jetzt gejährt, du hast jetzt gewonnen, ja. Ach so. 1000 ist mehr als 200. Ach so, 200. Ja. Wird wahrscheinlich einiges an Fernsehreportagen laufen, nehme ich mal an. Kann ich nur empfehlen, sich mal anzugucken. Also ich finde das total eindrucksvoll, dass da so ein Riesenteil 4000 Meter tief unter der, also in 4000 Meter Tiefe auf dem Meeresgrund liegt. Das ist schon echt beeindruckend. Ja. Was? Wie viele Leute sind gestorben beim Unglück? Eine Menge. Ich weiß es nicht. 1500. Nur von sieben kenne ich den Namen nicht und den Witz lässt du bitte stecken. Den finde ich nämlich nicht gut. Nicht? Nein, den finde ich nicht gut. Der, ja. Der ist nicht gut, der ist nicht lustig. Ich habe übrigens wieder vor Galicien im Sturm zerbrochen. Ein zweiteiliges Schiff. Ein zweiteiliges Schiff? Ja, ein zweiteiliges Schiff. Teile. Wenn man überlegt, was da... Ist. Oder drei. Ja, und von der Titanic wurden ja, ich glaube, 150.000 Objekte geborgen aus der Titanic. 5.000 nur, ja. Ja. 5.000 Objekte geborgen, unter anderem die Schiffsglocke, die ja so einige Tonnen wiegt. Aber man sagt, viel wird von der Titanic nicht übrig bleiben. In den nächsten 5 Jahren ist da... Aber guckt euch einfach die Reportagen an, die jetzt die nächsten Tage kommen. N24, ah nee, N24 nicht. N24 hatte Hitler im Programm. Immer. Ich glaube, Hitler ist ein heimlicher Angestellter bei N24. Ja, hier, Iron Sky, ne? Wie? Kennst du den Film nicht? Nee. Also kommt jetzt in die Kinos oder ist jetzt Donnerstag, also heute angelaufen. Spielt da auch Hitler mit oder was? Na, da stürmen die Nazis vom Mond aus die Erde. Ach so? Ja, die sind ja sozusagen... Hatten die Tatsache vor, N24 hat mal eine Reportage darüber gebracht, über so UFOs, Hitler-UFOs, also Nazi-UFOs. Muss man mal, wen das interessiert, einfach mal bei... Nee, nicht Zeppelin, sondern wirklich so glockenförmige Dinger, die irgendwie in der Luft schweben sollten. Irgendwie. Ja. An eine Schnur. Wir erfahren ja auch nicht alles. Die Amis machen ja da auch dicht. Ja. Komm, bloß eine Karte spielen wir noch. Ja, das, wie gesagt, da kommt jetzt der Film in die Kinos. Da kommt der Film in die Kinos. Ja. Wie die Nazis vom Mond Amerika, aus. Amerika, glaube ich, ja. Vom ist Mond das aus. Was Großes? Na, das war erst so ein, wie sagt man, so ein Fanprojekt, also man sollte spenden. Dann ist da halt, glaube ich, so viel Knete zusammengekommen, dass es jetzt halt ein bisschen besser geworden ist. Also mit Crowdfunding, ja? Ja, irgendwie so kann man es nennen, ja. Ha? Genau. Iron Sky. Nazis, Mond, Iron Sky, schreibe ich mir mal auf. Ist gut für die Suchworte. Ja, aber Iron Sky was schon finden. Ich glaube, das hat so eine Welle geschlagen. Ich meine ja, dass man auf unseren Blogbeitrag kommt. Achso. Du machst das schon. Ja, Lust, du bist dran gewesen. Auch ein Havariefall von 1979 bis 1988. Hat aber lange gedauert. Nee, in dem Zeitraum. 2 Jahre Havarie. Ich glaube, da bricht was. Burma Agate, Kollision mit Frachter vor Texas. Echt, das ist unglaublich. So ein Schiff ist doch riesig groß, das muss man doch sehen. Tja, die sind beide nach links ausgewichen. Nee, wird's ja klappen. Aber da musst du überlegen, wie schnell... Da wird's ja klappen. Ja, okay. Der eine weiß nicht, wo links und rechts ist. Aber ich überlege gerade, mit welchem Tempo die da fahren. Also es ist schon klar, dass im Wasser zu bremsen ist unheimlich schwierig, ne? Ja, aber lenken muss ja klappen. Ja, lenken muss ja irgendwie klappen, ja. Nur, du musst überlegen, welchen Dimensionen auch die Boote sind, ne? Also ich habe gesehen, die Titanic, die ja nun nicht mal das größte Schiff ist, ja, da passen ja, wenn ich das richtig gesehen habe, 3A380 hintereinander rein. Hm. Ne? Von der Länge her. Weiß nicht, ich hab's noch nicht ausgemessen. Ja, was nimmst du? Ich denke, ich werde die verschmutzte Küste nehmen. Oh, da hast du jetzt schon verloren. Ich wollte nur blöffen, entschuldigen. Du schummelst. Wir spielen hier kein Poker ein. 250 Kilometer. Ja, hätte ich nicht genommen. Also, bei mir ist es eine Havarie von 2001, im Zeitraum 2001 bis 2002, und zwar die Prestige. Möge sie auch so untergegangen sein mit Prestige. Ja, vor Galizien im Sturm zerbrochen. Und zwar... Die Folge davon 3000 Kilometer verschmutzte Küste. Wow. Wenn man das so, wenn man mal diese im Kartenspiel von den Küstenverschmutzung zusammenrechnet, dann bleibt nicht viel Küste übrig. Also nicht wirklich. Aber das meiste passiert ja sowieso in Mexiko, im Golf. Von Mexiko. Anscheinend ja. Ja, wie auch immer, das ist, ich finde es halt interessant, ne? Und ich finde, das erzeugt auch ein bisschen Aufmerksamkeit, also dass man. Jetzt können wir mal die toten Tiere noch zählen. Das sind etliche. Also wir haben hier Unglücke mit 250.000 toten Tieren. Hier sind es nur 4.000. Nee, 40.000. Also das ist auch schon immer in einem Rahmen, der eigentlich eher inakzeptabel ist. Ja. Also wie gesagt, ich finde es jetzt nicht weiter tragisch, so ein Kartenspiel. Nee, ich auch nicht. Ich finde es informativ und ich finde, das ist eine gute Form, sich damit mal auseinanderzusetzen. Also gerade auch die Atomkraftwerke da. Oh, tote Seevögel, 400.000. Das, glaube ich, ist bei diesem Kartenspiel nicht auch so ein Informationsding jetzt noch bei. Ja, hier, das erste. Ach, kleine Flaggenkunde ist hier. Guck mal, da haben wir doch das Problem schon gelöst. Die Flagge, die du gesucht hast, war Liberia. Achso. Da ist er doch. Genau. Ja. Achso. Genau. Ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann guckt einfach mal in den Blog. Da ist, wie gesagt, der entsprechende Beitrag. Genau. Haben wir schon erwähnt, was es noch so gibt? Ja, klar, haben wir. Haben wir schon. Haben wir ganz zu Beginn gemacht. Genau. Ja. Ich wollte ja von noch eine Geschichte erzählen, ne, die ich jetzt gerade im beruflichen Bereich durchlebe. Ja. Und zwar, wir suchen mit Hilfe eines Headhunters halt nach Nachschub, wollte ich gerade sagen, nach Personal, ne? Und das ist so gewesen, die Headhunter, also abgesehen davon, dass ich über bestimmte Plattformen auch immer von Headhuntern angeschrieben werde, also die sind schon echt aktiv. Die wollen alle Knete machen. Mich rief sogar neulich im Büro einer an, der sprach mit einem Kollegen und Kollege kam zu mir mit dem Telefon, also er hat mich in der Firma angerufen, ja. Den kenne ich gar nicht. Ja. Er rief in der Firma an, landete bei einem Kollegen, wollte mich sprechen und wollte mit mir einen Termin für einen Abend machen, wo er halt mir eine Firma vorstellen wollte, die vielleicht interessant sein könnte für mich. Ach so, für dich? Ja, das machen die so, ne, weil die kriegen ja Provision, wenn die mich vermitteln. Das heißt, die suchen eben dann ganz gezielt irgendwie Leute. Halb's nicht genug, die Arbeit suchen? Scheinbar nicht. Also ich bin natürlich nicht der Einzige gewesen, den die mit Sicherheit angerufen haben. Wahrscheinlich ist es ja auch eine Massen. Ja, genau. Ach, sie können gar nicht. Können Sie mir Ihren Kollegen nochmal geben? 001, 002. Aber ich finde schon, nee, die haben mich schon namentlich gewollt. Also der hat auf irgendeiner, es gibt ja so Plattformen. WhatsApp Media. Wahrscheinlich. So berufliche Plattformen, auf denen man auch unterwegs ist. Wenn die so im Netz surfen, dann gucken die bestimmt immer ins Impressum und denken sich, na. Nee, die gehen da nicht hin. Da gehen die zu Crossing oder LinkedIn oder irgend sowas. Ja, ne? Kennt sich aus. Ja. Nee, und auf jeden Fall finde ich das schon super dreist, mich auf meine Arbeit anzurufen und mir einen anderen Job anzubieten. Ja. Ne, das ist schon ziemlich dreist. Ja. Irgendwann ist es soweit, da rufen sie den Chef an und sagen Sie mal, Ihr Kollege da, und lassen sie irgendeine Geschichte einfallen, weißt du, so, ja, der hat mich ja gefragt, ob er nicht bei uns auch. Und dann kommt der Chef an, Topf, Kündigung, wupp, raus. Und der Headhunter hat seinen Willen. Das ist ein bisschen frech, ja. Wie sieht's dann eigentlich? Achso, ja. Und die Headhunter, also. Ja, die Headhunter beackern auch die andere Seite. Und das machen die so, die lesen die Stellenanzeigen. Ja. Bei Stepstone zum Beispiel. Hm. Und dann gucken sie sich, die suchen die und die Leute. Hm. Und gucken in ihren, quasi in ihrem Stall nach, was sie alle schon so an Leuten drin haben. Ja. Ne? Und dann, das läuft eigentlich ganz cool, wie die sich das so vorstellen. Also bei uns war das dann auch so, die haben uns... Wie die sich das vorstellen oder wie ihr euch das vorstellt? Nee, wie der Ablauf so ist, das ist ganz cool gemacht. Also die haben uns dann halt, haben uns angerufen, haben sich mit uns getroffen, haben dann halt mit uns so rausgearbeitet, weil wir wollten das mal ausprobieren. Wir haben halt echt keine Zeit zu suchen. Ja. Hm. Und wenn das jemand anders übernimmt und nur bei Erfolg eine Provision gezahlt wird, dann ist das ja völlig in Ordnung. Ja. Ja. Und der war dann bei uns, der hat dann von uns die Information bekommen, was wir genau suchen, welche Qualifikation derjenige haben muss, ne, und in welchem Maß, welche Gehaltsvorstellungen wir abdecken würden. Ja, und dann ist er halt wieder zu sich gegangen, hat halt durchgeguckt und rief uns an und sagt, okay, ich habe 5 oder 6 Leute für euch. Wir treffen uns und dann stelle ich euch die hintereinander vor. Ach, die kommen dann auch nochmal. Ja, das heißt, wir sind zum Potsdamer Platz gefahren. Das heißt, die können sich nicht selber vorstellen. Nee, das läuft schon so. Also wir sind dann zum Potsdamer Platz gefahren, zu dritt, in die 9. Etage, komplett verglast, von oben bis, also der Boden bis zur Decke, da war schon cool gewesen. Hatten dann so einen Tresen wie bei den Tisch war es gewesen, aber das war so vom Feeling ein bisschen wie bei irgendeiner Castingshow, weißt du? Und da saßen wir halt zu dritt, hatten jeder einen Stapel Lebensläufe und Bewerbungen zu liegen. Und eine Nummer. Und Getränke, für Getränke war gesorgt und so, ne? Und dann hat er uns halt diesen Raum... Das war gemietet oder wie? Denn? Nee, das war in den ihren Räumlichkeiten. Hat uns den Raum zur Verfügung gestellt und hat gesagt, so, gucken Sie sich in Ruhe die Lebensläufe und so an und dann schicke ich die Kandidaten mal rein, ne? Ja. Hat man sich das halt so durchgelesen, hat schon so überlegt, was man mit dem halt abklären möchte, wo man halt rausfinden möchte, ne, ob das so passt und so. Ja, und dann ging es halt los, da wurde uns der erste reingeschickt. Halbe Stunde war also angedacht als Gesprächszeit mit demjenigen. Also fürs erste Kennenlernen. Ja, und das erste war eine Australierin, die in Deutschland lebt. Ne? Da sind wir dann irgendwann im Gespräch aufs Englische geswitcht, weil wir haben festgestellt, so mit dem Deutsch, sie hatte da schon echt ihre Schwierigkeiten. Sie sagte so an einer Stelle, also ich weiß nicht, gar nicht so viel verraten, aber die sagt an einer Stelle dann echt, ja, also ich habe so die Hälfte mitbekommen von dem, was sie gerade erzählt haben. Ach so. Ja, die war von den Qualifikationen hat es nicht gepasst. Ja. Deswegen kann ich das ruhig sagen. Dann, nein, du nennst ja hier auch keine Namen. Das kommt noch dazu. Anneliese Müller. Ja. Nee, und dann war es war halt so geplant, dass man eben sich diese Leute anhört. Also ich fand das schon ganz cool, du brauchst dich nicht drum kümmern. Die werden daher, die laden die ein, die timen das, dass sie dann rechtzeitig alle da sind zu dem Termin. Ja. Nach 20 Minuten kam der kurz rein, ganz leise und unauffällig, setzte sich in die Ecke. Dann wussten wir, alles klar, die Zeit ist dann reif für den Nächsten. Ne? Und dann hat er den mitgenommen, den einen, und hat uns den Nächsten geschickt. Ja. Ne? Und dann hast du halt den Nächsten halt so durch den Mangel genommen, übertrieben gesagt. Ne? Also man muss halt versuchen, es ist schwierig im Gespräch gerade fachliche Stärken irgendwie zu ermitteln. Also ich kann zwar feststellen, ob der das weiß, aber wie tief das wirklich geht, wie gerade in unserem Bereich, wo also als Informatiker oder Programmierer, wie da sein logisches Denkvermögen ist, das kannst du in so einem Gespräch halt schwer ermitteln. Ja. Und deswegen wurde uns halt angeboten, dass wir nach dem ersten Termin die Möglichkeit haben, uns für 2 zu entscheiden. Und dann findet ein zweiter Termin statt. Ne? Genau. Ja, und so so war das gewesen. Und das, ja, also ich fand kein das, Bild für dich. Genau, so ungefähr. Nee, das fand ich ganz cool, das Prozedere, weil ich meine, die kümmern sich um alles, weißt du, die suchen Leute raus. Vom Prinzip her hört sich das alles super an. Ob das dann halt in der Realität dann letztendlich auch so ist, das hängt dann auch vom Headhunter ab und auch von der, was die an Zeugs sage ich an, an Leuten halt da haben. Ne? Ja. Und die bezahlt man jetzt nur, ach so, wenn... genau. Und in dem Fall ist es so mit der Bezahlung, die kriegen nur Geld, wenn letztendlich einer unterschreibt. Ach so. Ne? Und das ist dann abhängig vom Gehalt. Also das ist bei dem Headhunter 20% vom Jahresgehalt. Und das kann man sich ja mal so anhand seines eigenen Gehalts ausrechnen und dann merkt man, dass das schon ein ordentlicher Batzen Geld ist. Ja. Aber da muss man auch überlegen, wenn man jetzt mal die Zeit reinsteckt in eine Annonce, die man schaltet, ne? Ja, die Annonce kostet Kohle, die ganzen Bewerber erstmal die Werbung durchlesen, dann ist da die Hälfte Müll irgendwie. Ja. Also das ist schon eigentlich ein im Prinzip, was gut funktionieren kann. Hm. Und dadurch würde sich dann auch ein guter Headhunter auszeichnen, wenn das so reibungslos funktioniert. Ja. Ja, und da habe ich so überlegt, in dem Gespräch... Wie sieht's dann mit Leiharbeitern aus? Leiharbeitern? Ja. Gibt's denn hier auch so was für euch? Also für uns jetzt als Firma würde Leiharbeiter nicht in Frage kommen. Ach so. Weil? Nee. Weil wir was Festes, Langfristiges suchen. Also warum sollten wir uns irgendwo einen ausleihen? Das macht man, wenn man keinen Bock hat, den anzustellen, denjenigen. Ja, aber ich sag mal, man kann den ja erstmal ausleihen, wenn er sich gut macht, dann nee. Übernehmen. Da kann man auch jemanden einstellen und kann in der Probezeit sagen, okay, geht er wieder. Ne? Also, ja, nee, Leiharbeiter, glaube ich, das, also ich finde das Konzept Leiharbeiter zum Beispiel nicht so doll. Also ich finde, dass da eine Partei eventuell ein bisschen Schaden nimmt. Der Arbeitnehmer. Ansichtssache. Also vom Gehalt her würde ich auch sagen, ja. Ja, also er muss ja sein, rechnerisch muss er. Ne? Ja, klar, ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn das Geld jetzt noch ein bisschen mehr wäre, dann könnte man ja sagen, ist das echt perfekt eigentlich, weil ich habe dieses Jahr schon 18 Tage Urlaub gehabt. Wovon ja halt so ein paar Überstunden waren, ein paar richtiger Urlaub und so. Und dann, ich habe immer noch Urlaub und Überstunden kann ich mir wieder aufbauen und wenn was passiert, gehe ich in die nächste Firma. Ja, na, das Gute ist natürlich, das ist so beim Headhunter so, dass da jemand ist, der sich quasi um Arbeit kümmert. Ne? Also du, der sorgt halt für dich. Ne? Du kannst dich letztendlich auf deine Arbeit konzentrieren und musst dich nicht so doll in die Jobsuche stürzen. Und ich denke mal, der fängt dich auch auf, wenn du dann mal eine Zeit lang nichts hast. Ne? Also ja, es ist also ich finde es trotzdem nicht so ganz so rosig, aber das ist, wie du schon sagst, sicherlich Ansichtssache. Ne? Ja. Also naja, vielleicht auch deswegen, weil man auch recht. Schlechtes hört, weil man auch in dem Bereich oft Schlechtes hört, weil ja, warum nimmt jemand einen Leiharbeiter? Weil er sich versucht, das Personal vom Hals zu halten. Na, weil die schnell wenn dann ein, sind. Und eben, genau, wenn er einstellen müsste, bräuchte er länger, ihn wieder loszuwerden. Ne? Ja. Und da ist so ein Leiharbeiter, da endet halt dann einfach wahrscheinlich der Vertrag mit der Leiharbeiterfirma oder das ist ja eher auf Bedarf geregelt, nehme ich mal an. Ja. Ja. Ja, sicherlich ja. gibt es, hat dann das auch seine Daseinsberechtigung. Wenn du nicht den nächsten Bonbon hin auf seinem Platz, weil dann ist er so, hier mobst du. Ja, genau. Stimmt. Das alles klar. Also, zu merken, Holgers Trick an die Arbeitgeberfraktion da draußen, legt euer Personal einfach mal einen Bonbon hin und wenn sie ihn mitnehmen, dann sagt, habt ihr geklaut. Also, wie ist denn das? Ja, genau, bei Hotels, da legt man doch immer so Geld aufs Bett. Für die Angestellten. Ja. Ist das dann auch Diebstahl, wenn die das nehmen? Ja, weiß ich nicht. Auslegungssache. Eigentlich. Na, ich signiere das Geld ja immer. Ja. Ich lege immer Geldscheine mit meinem Gesicht drauf. Echt? Ja. Nee, achso, siehst du, weil du sagst Gesicht. Und da fiel mir nämlich so ein, also während dieses Gesprächs, da sind dann halt auch, wenn zum Beispiel so grob die Firma erklärt wird, das ist dann so eine Passage, die für mich dann nicht so interessant ist, weil es ja auch meistens so, und dann schweifen die Gedanken manchmal ab und dann, wie ich so die Unterlagen vor mir hatte von dem Bewerber, dachte ich, was der wohl jetzt sagen wird, wenn ich anfange, auf seinem Bild rumzumalen, so irgendwie ein Bärtchen oder eine Brille oder so. Das macht ja sich Gedanken. Ja, ich dachte, ey, also das ist bestimmt ein blödes Gefühl für jemanden, der einem gegenüber sitzt, wenn da anfängt jemand und dann drehst du ihm dann die Unterlagen noch so rum zu ihm und sagst, ja, und hier haben sie noch das und das geschrieben. Ne? Und der sieht dann in sein bemaltes Bild. Nee, ist nicht nett, ne? Nee. Na gut, okay. Ist mir auch bis jetzt noch nicht passiert. Okay, würden wir also nicht machen, alles klar. Nee, ich war mir nicht sicher, ob man sowas machen kann, aber genau, dank dir weiß ich jetzt, dass das keine gute Idee ist. Hat eigentlich jemand auf die Uhr geguckt? Nee. Wir nehmen ja auch noch gar nicht auf. Nee, alles gut. Ja, ja, den Podcast, den ich ja sonst immer höre, da geht öfter mal der Akku alle, dann muss mal wieder einer gehen. Echt? Kommt immer Pause. Ach so, ich dachte so mit dem und was richtig geil ist, jedes Mal klingelt das Telefon im Büro. Meins hat und wenn das mal gemacht. Und einmal haben sie es ausgeschalten, ja, ich hab's gehört. Einmal haben sie es ausgeschalten, dann ging das Handy. Das ruft immer jemand an. Kann uns nicht passieren, wir laden alle ein, die wir kennen. Nee, ich habe den Flugmodus. Ja. Ich hatte, wir hatten uns ja zwischendrin gesehen und da kamen wir irgendwie wieder auf die Passbildsache zu sprechen. Da war doch irgendwas Lustiges passiert. Ich habe mir ist nur im Hinterkopf irgendwie mit einem falschen Passbild. Hattest du ein falsches Passbild bei dir drauf? Nee. Nicht? Ah, aber ich weiß, woher das kam. Die Story mit der, wo einer ankam, ja, zur genau. AOK ging. Genau. Ja, jetzt hast du es ja schon verraten. Wieso darf man AOK nicht sagen? Doch, aber es kann jetzt ja weiß man ja, wo die Story herkommt. Das ging um diese Gesundheitskarte. Die ja, genau. Neue. Die AOK, oder ich weiß nicht, ob die anderen Kassen auch schon. Das Bild war, glaube ich, zu alt oder so. Genau, das war dann nur aus Kriegszeiten. Nein, also so die Story, die ich gehört habe von der AOK war, die habe ich sogar von demjenigen gehört, der die entgegengenommen hat. Da kam eine ältere Dame mit der Karte an, mit der AOK-Karte mit dem Passbild drauf. Ach so, und sagte, ja, das bin ja gar nicht ich, und zeigte das Bild halt. Und die Mitarbeiterin guckte auf das Bild, guckte die Person an und sagte, das sind sie aber. Nee, gucken Sie doch mal, die Ohren, das so sehe ich doch gar nicht aus. Ich erinnere mich. Und daraufhin ist sie dann halt, hat sie die Zentrale kontaktiert und hat gesagt, könnt ihr mir mal bitte das Bild rüberfaxen, was sie eingereicht hat? Und dann hatte die tatsächlich das Bild eingereicht, was auch auf der Karte war. Ja. Aber die hat halt partout darauf bestanden, dass sie das nicht ist. Kann man machen. Ja, kann man machen. Fand ich ganz witzig. Ja, ja, finde ich auch. Ach, bei dir war gar nichts mit... deine Karte. Ich habe meine Karte. Ja, und das ist auch dein Gesicht. Nee, ich habe das von Samsung genommen. Echt, welches? Nee. Was hat Samsung alles, gesagt? Alles richtig. Bei mir passt auch alles. Es haben noch nicht alle ihre Karten. Julia hat überhaupt nicht mal die Anfrage, glaube ich. Ich habe zwei Krankenkarten, eine alte und eine neue. Recht aktuell eigentlich. Aber Julia hat auch ein Passbild, eine Passbildgeschichte. Kann man die erzählen? Erzähl mal. Ja, die kann man erzählen. Genau. Und zwar kam jemand, Julia fotografiert ja. Also Julias Fotografen fotografiert, wie es klingt. Jeder fotografiert ja. Handy geht ja. Ja. Julia ist Fotografin und macht unter anderem auch Passbilder. Hm? Und da kam halt ein Kunde an und wollte Passbilder haben. Ja. Und sie hat ihn fotografiert und dann sagte der, okay, was kostet das? Dann sagt sie, 57. Ja. Und der holt einen 50-Euro-Schein raus, drückt den 50-Euro-Schein in die Hand und da sagt Julia, das ist ein bisschen groß, das kann ich nicht wechseln. Hm. Und da meint er, wieso? Sie haben gerade gesagt, das kostet 50 Euro. Der wollte für Passbilder 50 Euro bezahlen. Und daraufhin sagt Julia, ich möchte sie ja nicht arm machen. Und weißt du, was er sagt? Na? Mich kann man nicht arm machen, ich bin Rechtsanwalt. Der Rechtsanwalt? Jurist oder Rechtsanwalt. Ja. Ja. Krass. Ja. Trinkgeld oder was? Was? Ach so, das Passbild hat für seinen Pilotenausweis gebraucht, ja. Das meinte der so ernst, so, also. Der hätte 50 Euro für ein Passbild bezahlt. Ach so, hat er jetzt aber nicht. Hättest ja, du, hätte ja sein können, wenn der sagt, ja, wie kann man nicht arm machen? Ich hätte ja sagen, warte, ich hole schnell meine Piloten, meine Rechtsanwaltspreise raus. Ja, ich hole meine Rechtsanwaltspreise raus. Das kann ja sein, dass ja manche. Mein Kumpel ist es auch schon passiert, der war so im Suffen, der hat 30 Euro Trinkgeld. Hat darf man das überhaupt annehmen? Der hat mit einem 30-Euro-Schein bezahlt. Nein. Naja, was soll er denn bezahlt haben? Er braucht ja nichts bezahlen, wenn er 30. Endlich hätte Julia sagen müssen, als er mit den 50 Euro so ganz normal die rübergereicht hat. Nee, hätte Julia sagen müssen, sie haben mich gerade falsch verstanden. Ich habe gesagt, 150 Euro. Bringen Sie noch nach Hause, genau. Hey, mein Kumpel war leicht angetrunken, er war im Bowlingcenter hier hinten im Corso. Und da hat er, ja, es war auch dunkel und er hat so aus, ja, weiß ich nicht warum, aber falschen Geldschein gezogen. Einen falschen? Ja. Einen falschen Geldschein? Dann ist ja nicht schlimm. Dann ist ja nicht schlimm, wenn er, da hat er ja bestimmt noch mehr drauf. Genau. Das sind die neuen. Das ist der neue Euro. Das ist ein Gedenk-Euro-Schein. Ja, da gab's ja jetzt die Queen, hat er jetzt irgendwie Münzen. Ein Gedenkdruck. Nein, hier für Ostern und so. Da teilt die doch wohl immer Geld aus. Kam echt? Von dem Fernsehen. Da muss man aufpassen. Da gibt's eine extra Prägung dafür. Ja, ja, da muss man aufpassen. Es gibt einen Unterschied zwischen Münzen und Medaillen. Nur die Münzhändler machen einem das nicht deutlich. Ne? Also eine Münze ist irgendwas, womit man bezahlen kann. Ja. Eine Medaille nicht. Jetzt gibt's aber oft so eine Münzen, wo genau, so eine Sondermünze, wo 10 draufsteht und man denkt, ach, das ist eine 10-Mark-Münze. Ja. Das ist aber nur Silber, wo eine 10 drauf ist. Das ist gar kein Zahlungsmittel und somit keine Münze, sondern eine Medaille. Ne? Ach so. Und man muss mal gucken, bestimmte Münzhäuser versuchen wirklich den Eindruck zu vermitteln, denke ich, oder habe ich das Gefühl zumindest, dass es sich um 10-Euro-Münzen handeln würde. Ja. Ne? Also man muss wirklich gucken, dass es muss eine Münze sein. Wenn es keine Münze ist, muss man für sich überlegen, ob dann ist es eine Medaille, ist. Die 10. Wo 10 halt draufsteht. Also es gab hier von so irgendeinem Angelhaus hier um die Ecke, gab es mal so eine Münze. Eine 10-D-Mark-Münze damals. Eine 10-D-Mark-Münze, ja, eben, das genau, gibt der das richtige. Das sind aber so Gutschein-Münzen, denke ich mal. Ja, weil eine Währung, es darf ja niemand einfach eine Währung rausgeben. Ja. Das darf nur die Bundesbank. Und ich. Und dein Kumpel mit seinen eigenen Geldscheinen. Und ich. Und du. Du auch, ja, stimmt. Ja. Ja. Ja, da habe ich zu den Münzen, hatte ich auch mal irgendwas geschrieben, die 10 Euro Gedenkmünze hat nämlich weniger Silber drin. Die hat gar kein Silber. Die hat, glaube ich, gar kein Silber mehr drin. Die haben das Silber aus der Münze rausgenommen, glaube ich. Oh. Ja, ist so teuer geworden. Warum machen die das? ist zu teuer geworden. Ich glaube, da ist kein Silber mehr drin, zumindest nicht in den, die in Umlauf gehen. Wie viele Dinger hast du jetzt endlich? 10 Euro Münzen. Ich habe. Das sieht schon richtig aus. Was? Ich habe doch nur 2 Notizbücher hier liegen. 2. Ein großes und ein kleines. Das kleine ist so für flotte Notizen. Achso, und das andere ist für. Da schreibe ich mir die Sachen auf, wenn du mir hier krumm kommst. Und malst. Und male nebenbei, genau. Kannst du mir mal deine Krankenkassenkarte bitte rübergeben? Nein. Abmalen. Abmalen. Nee, raufmalen. Also wie ist das eigentlich? Wenn man sich einen Schnurrbart wachsen lässt, muss man den dann selber nachtragen? Kannst du dann bei der Passkontrolle sagst du, hier habe ich selber. Ich habe jetzt dunkle Augenbrauen. Beim Baby. Ja, genau. Bart. Baby. Ja, Baby, da ist es wieder. Da ist es wieder. Ja, sonst so, was gibt's Neues, Holger? Du warst ja, bist ja untergetaucht für einige Zeit. Untergetaucht. Ist was Sinnvolles bei rausgekommen? Ich war in Chemnitz. Du warst in Chemnitz? Ja. Ist das nicht die, Chemnitz ist doch die Stadt mit den 3 O's. Karl-Marx-Stadt. Na? Ja. Ist, ja. Ja. Habe ich fotografiert. Riesenböhner. Ach so, der lebt also noch. Ja. Genau. Den haben sie ja stehen lassen, im Gegensatz zu Berlin. In Berlin haben sie ihn ja. Nee, das war ja nur ein Kopf, genau. Ja. In Berlin war der ja auch, Marx und Engels. Das Marx und Engels Mahnmal steht aber so ungünstig, da soll ja ein U-Bahnhof, glaube ich, mit verbaut werden an der Stelle. Ach so. Und die haben sie versetzt. Da habe ich auch einen Beitrag zu mal ins Netz mit Videos, wie Karl Marx und Marx Engels in der Luft schweben. Nein. Ja. Was ist eigentlich mit deiner Baustelle am Roten Rathaus? Wir ziehen Gott sei Dank weg. Ich kann es nicht mehr sehen. Warum? Es ist unerträglich. Warum? Jetzt kommen ja die Notizen. Die stellen, jetzt gibt es eine flotte Notiz ins Kleine. Genau. Die flotten jetzt ins Kleine rein. Warum kannst du es nicht mehr sehen? Ich meine, die machen doch da irgendwelche Ausgrabungen, war es fertig. Nee, ich weiß nicht, was die da machen. Weil du nichts mehr sehen kannst. Nee, weil es ist grauenhaft. Du kommst, ich habe nichts gegen Touristen, aber es geht einem irgendwann halt auch auf den Keks, wenn du einen 1,40 Meter breiten Gehsteig mit Touristen teilen musst, die... Ja, träumen. Nee, die einfach das Bedürfnis haben, in Kette laufen zu müssen. Hm. Manchmal denke ich, okay, ich muss ja mit anfassen, wir machen jetzt irgendwie eine Menschenkette. Menschenkette, ja. Ne? Einmal um die Erde rum oder irgendwas. Nee, es sieht doch, es sieht scheiße aus, also ganz ehrlich. Ja, natürlich, aber da kommt ja was bei raus. Ich schäme mich den Touristen gegenüber, wie Berlin im Moment aussieht an der Stelle. Ich war letztens auch am Alex. Hm? Selbst am Alex bauen sie gerade. Boah. Also erstmal verstehe ich das Sicherheitssystem von der Bahn nicht. Welche Bahn? S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn? Das sah so nach S-Bahn-Personal aus. Na, ja, U-Bahn, nee, ich weiß aber nicht. Wieso? Aber wo hast du die gesehen? Hast du auf dem S-Bahn-Steig gesehen? Da war es sicherlich also direkt, wenn man von der Straßenbahn kommt, in den Hauptbahnhof, also in den Bahnhof drin. Okay. Hm? Genau. Ja. Dann so alle auf einem Fleck. Dachte ich, na, das kann ja was nutzen, wenn sie alle auf einem Fleck stehen. Ach so, stehen, das sind diese, die haben immer grüne Westen an. Das sind diese Verkehrsleittypen irgendwie so eine. Nee, das ist der Sicherheitsdienst von der Bahn. Ach so? Ja. Nee, stimmt, da steht immer, morgens stehen die, ja, okay. Ja, das sind auch manchmal die mit dem Köter denn in der Bahn stehen. Hund heißt das Scheißtier. Hund. Ja, das Scheißtier hat bei uns vor die Haustür geschissen. Nee, auf jeden Fall, ja, da standen bestimmt 6 Leute oder so alle auf einem Fleck. Da dachte ich, das kann ja was bringen. Den war kalt, die sind wie Pinguine, stellen sich dann im Kreis und wärmen sich gegenseitig. Die Polizei war dann auch irgendwie noch da. Und ja, dann, was war denn da los da? Wenn da ja, weiß ich nicht. Also erstmal standen lauter Punks da vor dem Eingang. Die stehen immer da. Ja, weiß ich nicht, bin da nicht so oft. Die stehen immer da. Ja, mit 3,8 im Turm und so. Mhm. Ja, und dann, weil wir irgendwie 23 Minuten auf die Bahn warten mussten, haben wir gesagt, dann jemand nochmal schnell zum Meckes, nochmal einen Burger holen. Ja. Ja, und dann kam einer total blutig an und meinte, ob sie ein Pflaster haben. Ein Pflaster hat er wohl nicht erreicht, ne? Genau. Hat die auch gesagt, na, so ein großes Pflaster haben wir nicht. Und Pflasterrolle. Ja. Ja. Echt, was hast du denn am Alex gemacht? Will hat gespielt. Wo? Na, unten in diesem Bowling Center, direkt gegenüber vom Roten Rathaus. Ja, genau, das ist ja so halber Weg, wo ich dann arbeite. Also ich sitze ja im Moment noch im Roten Rathaus. Im Moment sitze ich ja noch im Roten Rathaus. Wenn das nächste Wahlperiode klappt, dann wird das so bleiben. Nee, im Nikolaiviertel. Ja. Ja. Aber das ist ja auch bald vorbei. Ja. Warum? Wir ziehen um. Achso, doch. Ich dachte, das war jetzt bloß aus Spaß. Nee, wir ziehen... Wir ziehen Sony Center. Nee, wir ziehen nach Friedrichshain. Hm? Und jetzt rate mal, wer dafür sorgt, dass alles schön ordentlich und sauber im Büro dann steht an Möbeln. Du. Dass die Wände richtig... Du kümmerst dich um alles. Ich setze da Wände ins Büro, ja, genau. Du kümmerst dich um alles. Das macht der Rudi. Nein. Ja. Ihr kennt ihn vielleicht, doch einen Job gegeben. Ihr kennt ihn vielleicht aus dem ersten Podcast, ja. Genau. Ja, stimmt. Der übernimmt das. Das ist eine Ausgabe. Oder hier der Mann mit den Reptilien. Der Mann mit dem Reptilien, genau. Von dem kommt man die ganzen... durch den kann ich mir die ganzen Schlangenbilder machen und die Chamäleon-Fotos. Genau. Ja. Und, ja, richtig, dann ist es nicht mehr mit Mitte und Rudi fährt dann immer alles hin und her. Nee, der baut das alles auf. Ja. Was denn hier, kriegst du jetzt hier Anweisungen? Ja. Ich hab die Kopfhörer auf, ich gebe dir die Anweisungen. Also recht, hat so recht. Ja. Wollte ich das nächste zum Spielen. vielleicht sollten wir dir einen Schwamm in die Hand geben, der macht keine Geräusche. SpongeBob. No. Ja, ich habe. Worum kümmert sich nur Rudi? Achso, wenn man einen leeren Raum hat, dann müssen da halt manchmal Wände rein, die müssen, ja. Ich kenne mich hier aus Trockenbauwände, ja. Müssen da rein. Und dann müssen Möbel aufgebaut werden und also was halt. Das macht er. Genau. Mit. Mhm. Ja. Er ist ein Teil davon. Okay. Von der Wand. Teil von der Wand. Okay, er wird in die Wand verbaut. Ja. Ja, okay. Rudi macht auch alles, wa? Also, Holger, ja, letzte Ermahnung, das Mikrofon ist vor dir. Wir sind hier nicht beim Radio. Ja, genau. Nee. Ja. Warum ich denn nicht? Genau, Rudi macht alles. Der macht das alles, genau. Wann hat er sein eigenes Bundesliga-Team? Achso, sobald der Kleine groß ist. Wenn der Kleine groß ist, dann hat er ein Bundesliga-Team und besteht aus einem Spieler. Ja. Ja, der macht das alleine. Ja, ich hatte, ich weiß. Also gegen Hertha ist es ja machbar. Gegen Hertha? Ich kenne mich im Fußball leider nicht aus. Also dann ist doch kurz vorm Absteigen wieder. Gut, dann gib kurz ein Statement. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Nein, toll, wir können ja nicht über was reden, wo wir uns nicht auskennen. Ja, na doch, das Runde muss ins Eckige. Ja. Ich war neulich bei jemandem, wir haben dieses Boxen, Promi-Boxen geguckt und danach richtiges Boxen. Und richtiges Boxen. Da hatten wir... Ja, ist doch so. Und dann hatten wir Essen bestellt, und was ich total witzig fand, ist... Bei Lieferheld.de. Nee, nicht wirklich. Also über Lieferheld.de, aber bei... Nee, warte mal. Nee, bei dem direkt. Nee, bei dem... Ich weiß ja nicht, wer dann liefert. Ich weiß ja nicht, wie die Essen. Ich glaube, wenn du über Lieferheld.de bestellst, dann ist es ja nur so, dass Lieferheld wahrscheinlich eine Provision bekommt, du aber von dem Original beliefert wirst. Ja. Dann macht ja keinen Sinn, dass dann Leute von Lieferheld.de zu deiner Pizzeria fahren, da irgendwie Pizzas einpacken und dann zu dir kommen. Ich glaube, die zahlen dann nur Provision für... Das kann natürlich sein, aber andererseits könnte es auch sein, dass dann vielleicht, wenn Leute hier und da was bestellen, dass das vielleicht dann schneller wird, zur Zentrale und dann... Ja, keine Ahnung, so. Muss man mal angucken. Auf jeden Fall, was ganz witzig war... Weil irgendwie müssen die es ja auch in der Zeit schaffen. Ja, in dem Fall... Stell mal vor, ich bestelle jetzt an über dieses Lieferheld.de an drei Geschäften, also wo ich sonst in drei Geschäfte gehen müsste. Nee, machst du ja nicht. Du suchst bei Lieferheld.de, suchst du dir denjenigen aus und dann bestellst du über die Webseite. Ach so. Ich dachte, ich könnte mir jetzt das alle Mischi-Maschi zusammenstellen. Nee. Weil ich glaube nämlich, dass die, wo wir bestellt haben, keine Webseite haben, sondern halt Lieferheld ist eine Anlaufstelle, wenn du was geliefert haben willst. Ja. Und die dienen quasi als Verteiler. Mhm. Ne? Also oder als Vermittler. Ja. Ach so. Und da werden die halt vom Auftragswert irgendwie was abkriegen. Na, und der bestellte scheinbar öfter und dann kam die Lieferung 2 Minuten später, als angesagt war. Also das Coole war, der hat eine Uhrzeit gesagt, der hat gesagt, um 19:45 soll das Essen da sein, um 19:47 klingelt es an der Tür. Ja. Und der kam mit dem Essen und da hat er irgendwie eine Soße vergessen, die halt einer, der bei uns mitgegessen hat, immer haben möchte. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, ist ja nicht weiter tragisch und so, war nur so ein kleiner Soßennapf irgendwie, ne? Nach 10 Minuten klingelt es an der Tür oder nach 15 Minuten steht der Lieferant wieder da mit diesem kleinen Soßennapf. Und der ist halt scheinbar so ein guter Kunde. Ja. Das ist ja echt nochmal, das ist nicht bei uns um die Ecke, sondern das ist hier, ne, ins Center da raus und dann wieder zurück. Ne? Also ich sag mal, also der muss ziemlich schnell gewesen sein, lass es 20 Minuten gewesen sein. Das hier ist das ungefähr. Center gleich da mit dem Kino? Hier, Oma kocht oder so. Oma, das war mal das Lippenstift. Was für ein Ding? Beim Alexa. Ach, da hinten? Ja. Oh. Da das ist der, ja nicht hier, in die Ecke. Ja genau, da ist der hin und wieder zurück. Und mit diesem einen kleinen Soßennapf, also wirklich so einen kleinen Plastiknapf nur, ne? Ja. Und dann Aber es wird doch bestimmt hier auch gleich irgendwo um die Ecke geben. Keine Ahnung. Nee, der, das ist so eine Spezialsoße, die die da immer mit dabei haben. Keine Ahnung. Ist ja, auch ist egal, wo es her hat. Auf jeden Fall sagte der... Auto gefunden. Unterm Sitz. Dann sagte der, der die halt gekriegt hat, so, nein, warum, der hätte jetzt eigentlich nicht nochmal losfahren müssen, weil ich nehme eh immer nur einen kleinen Löffel. Flitschte einmal den Löffel kurz ein, machte das über seinen Brokkoli und warf den Rest der Dose halt echt weg. Ne? Aber fand ich schon ein cooles... das hatte ich ihm ja nicht gesagt. Cooles Kunden... Nee, hat er ihm auch nicht... Ach so. Nee, das hat er zu uns gesagt. Das ist so. Halt, aber er ist scheinbar so ein guter Kunde, dass die das so handhaben. Wie Charlie Harper. Ja, aber das finde ich mal ein gutes, eine gute Kundenbeziehung. Also ja. Nicht schlecht. Ja. Da muss ich ja sagen, so finde ich ja zum Beispiel bei Lieferanten oder so, finde ich ja UPS ganz gut. Warum? Warum UPS? Na, das Paket, was ich von dir mal gekriegt habe, also da war ich nicht zu Hause und dann steht da halt eine Telefonnummer drauf, wo du sagen kannst, hier kannst du anrufen bis dann und dann. Und dann kommt der nochmal vorbei und fragt dich dann dreimal, bist du denn auch wirklich da? Und dann ja. Ja gut, ich sag mal so, das machen andere nicht. UPS ist halt, wenn und du es so geht willst, schnell und flott dann alles und zuverlässig. Das ist ein Kurier halt, ne? Ja, aber ich meine, Hermes ist auch so ein Kurier und von dem bin ich nicht so zufrieden. Also bei Hermes... Muss ich ganz ehrlich sagen. Dürfen wir das jetzt eigentlich überhaupt da... Dürfen wir gut und schlecht machen? Ach, ich überlege gerade, ich wollte gerade gucken, bei UPS ist ja so, die haben ja einen Slogan und ich glaube, der war so irgendwie, wir sind die Braunen oder sowas. Ja, der ist, nee, der ist nicht in Deutschland, das ist We Are The Browns oder irgend sowas. Aber da habe ich mal, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube auch bei Facebook oder so, hat so eine Redaktion geschrieben, dass die eigentlich Laptops kriegen sollten und die waren halt woanders und der Typ meint dann auch irgendwie so, ups. Ja, nee, aber also ja. Wir sind da ganz zufrieden mit DHL eigentlich. Ja, mit dem bin ich auch zufrieden. Wobei, also wir über Amazon einiges bestellen und da liefert ja mittlerweile auch Hermes, ist ja da auch Hauslieferant. Und den habe ich da noch nie was gekriegt. Ja, wir auch schon, also Amazon. Unterschiedlich. Ja, und Hermes, die haben, ich denke mal, das sind alles so freiberufliche Fahrer, also so Einzelunternehmer, die für Hermes halt arbeiten oder fahren. Hm. Also das könnte uns Rudi jetzt genauer sagen, sicherlich. Und die ja, kommen halt genau, auch siehst du? Sonntag um 20 Uhr, ne? Sonntag? Ja, die sind um 20 Uhr. Naja. Wäre ich ja froh, wenn das bei mir immer so wäre. Ja, ich finde, also ich denke mal, das sind die Pakete, die sie am Freitag nicht oder am Samstag nicht geschafft haben. Also ich würde mich da nicht beschweren. Ja, das ist natürlich klar, ja, aber guck ja, mal, es gibt ja... Also Julia sagt Sonntag gerade, das findet sie gemein. Ladenöffnung und so. Oder hier, guckt ihr die von Edeka an, hier am Ostbahnhof. Die haben auch rund um die Uhr offen. Ja, die lieben ja auch Lebensmittel bei Edeka. Und macht Amazon auch. Nee, Edeka liebt Lebensmittel, weil wenn so. Amazon Lebensmittel lieben würde, dann hätte Edeka Amazon schon längst verklagt. Also ich meine, ich kann ja die Mitarbeiter verstehen, aber die sehen nicht so aus, als wenn die noch Lebensmittel lieben. Oder wenn die immer in der Kasse sitzen mit, wenn dann die Leute kommen, die immer mit 3,8 im Turm. Dann wäre ich auch ganz schön genervt. Es ist halt, wenn du in einem Edeka arbeitest. Am Ostbahnhof. Ja, und so ist um es halt, 2 Uhr nachts. Um Sonntag dann Pakete liefern. Ich meine, klar finde ich es gut, aber ich meine, müsste jetzt nicht sein, aber finde ich nicht schlecht. Ja. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, man kann sich eigentlich auch nicht beschweren, wenn man... Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich bei Amazon bis 17 Uhr bestelle, ist es meistens sogar auch noch am nächsten Tag. Also Amazon da. Ist flott, ja. Das kann man mal ganz da wird's auch reichen, wenn die vom ganz Montag offen sagen. Ja. Wer aber noch flotter ist, ist Thomann. Kenn ich nicht. Thomann ist ein großes Musikhaus im Internet und da ist so. Ja gut. Da bestellst du was. Die bieten aber keine Lebensmittel. Kannst oder? Über Amazon bezahlen, was ja. Ich super finde, ne? Hm. Und das wird halt dann unmittelbar fertig gemacht und rausgeschickt. Also ich habe echt einmal was abends vielleicht bestellt. Haben die nicht so viel zu tun und warten nur auf deine Bestellung. Wahrscheinlich. Nee, die sind schon gut beschäftigt und ja. Oder ich stehe in der Kundenkartei schon ganz oben. Oder so, ja. Wenn man sich hier so umschaut. Warum spielt sonst eigentlich nicht was vor? Ja, ich habe, wenn wir heute so viel von Rudi reden, dann so. Kann ich... Ja genau, dann lad ihn doch auch mal ein. Mit dem fahre ich jetzt eine Woche in Urlaub. Also ja, genau, dann kannst du ja mit ihm auch mal Podcast machen. Muss ja immer nicht nur ich sein. Stimmt, kann ich ja mal versuchen. Ja, ich hab ja eine neue Gitarre und ich hatte ihm die gezeigt. Und es ist so, dass er meines Erachtens nach eigentlich nicht so, so instrumentaffin ja ist. Ja, und auf jeden Fall hat er die Gitarre dann, die neue, die ich habe, in die Hand genommen. Vielleicht kaputt. Hier. Und fing an, ich fing an, dass ich ihm mal irgendwas zeigen sollte. Ja. Und dann saß er mit einer Ausdauer da und probierte halt auf der Gitarre rum, ne? Ja. Und ich werde, wenn ich mit ihnen jetzt, also wir fahren zusammen in Urlaub, er kommt ja auch mit und seine Familie auch, werde ich die Gitarre mitnehmen. Ja. Du kannst ja auch mir auch mal was zeigen. Da kann ich dir gerne auch was beibringen. Dann muss ich jetzt mitkommen. Dann musst du wohl mit der Tumlauf kommen, ja. Und dann sitzen wir am Feuer. Und dann sitzen bei Schneeregen. Nee, das ist ja ist eine elektrische Gitarre. Achso. Ja. Einen kleinen Verstärker habe ich schon. Achso. Ja, ach, übrigens. Ja. Habe ich dem Nachrichten gehört. Nee, was? Ja. Was? Herr Marshall ist gestorben. Ach so. Der von dem, Marshall-Verstärker. Ja, ich kenne Marshall-Verstärker. Ich habe jetzt mal einen Park stehen und den ich bestellt habe, ist ein Marshall tatsächlich. Ja. Der ist heute gestorben. Ach so. Da ist die Frage, ob der überhaupt noch in dem Unternehmen war. Weiß ich nicht, aber. Bei Fender zum Beispiel war es so, dass der Leo Fender nicht mehr im Unternehmen war und sogar einen eigenen, Konkurrenzmarke aufgemacht hat. Ja, aber der Typ war da wohl und hat das Ganze so ins Rollen gebracht. Der war ja am Anfang Drummer, wie ich gehört habe. Aha, über Marshall, über den Typen weiß ich gar nichts. Genau, siehst du, und das haben sie heute im Radio gesagt. Ich bin ja, so ein Maximum Rocker. Ach, du bist ein Maximum Rocker. Genau, deswegen habe ich mir auch das Promi-Boxen angeguckt. Ja, wegen dem Käse-Cheat, genau. Wo man mal sagen muss, das Promi-Boxen war ja auch eine große, eine große Enttäuschung in Bezug auf Evil Jared, von dem ich sehr viel erwartet habe. Das Tier. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, da saß ich ja gerade in der Bar und habe bloß mal so zwischendrin reingeguckt. Also ja. da habe ich mir sehr viel von erwartet und es war... Ich habe ja gedacht, der haut einen K.O. Ich glaube, er hat gar nicht gehauen. Ich glaube, er ist irgendwie mal so angestürmt und hat den um die Hüfte umarmt. So. Also ich weiß nicht, was er vorhat, aber ich denke, es sah mir aus, als wenn er eine Kneipenschlägerei mit dem vorhatte. So ist er. Ja, aber Gott sei Dank, ich meine, man hat jetzt gut lachen als Außenstehender, hat Lars Riedel sich ja selber K.O. gestellt. Ich hab's ja nicht gesehen, also. Ja. Noch nicht. Ja. Ich hab's ja offiziell. Das Frauenboxen war auch sehr interessant. Also du musst dir unbedingt den Frauenkampf angucken, weil die Indira Gandhi von der Popstars-Gruppe Bros ist. Nächstes Mal, die kam mit Anlauf den Arm hinterm Rücken an den Rand mit der Faust so und hat dann immer halt so Heumacher nennt man das wohl, habe ich im Laufe der Sendung gelernt. Ja, der Axel Schulz war ein schön, hatte ganz schöne große Klappe. Ja, das hat er immer, also sobald da irgendwas aber ist, was weiblich. Aber nicht mehr sehen. Richtig. Ja, nee, er hat selber, er hat auch gesagt, nachte, als der eine da so verprügelt wurde, hat er gesagt, ja, er kennt ja, wie süß ist. Ja, wie man sich ja, dafür... sagen, das sieht man ihm ja auch an jetzt. Ich dachte, die Augen werden immer kleiner. Naja, ich glaube, die sind zeitweise auch mal größer geworden. Ja. Nee, weil, ja, hat ProSieben mal wieder ein Fernseh-Event auf die Beine gestellt, was ja, wahrscheinlich... Ja, jetzt wieder jährlich kommt. Ja, das kann natürlich passieren. Ja. Ja. Genau. Promi-Boxen. Ja. Und Marshall verstärkt. Marshall ist am Tinnitus gestorben. Erich Kästner hat wohl mal gesagt, was, nee, Entschuldigung. Der macht jetzt auf Durchzug. Genau, war das Erich Kästner? Irgendjemand hat mal gesagt, also im Sterbebett, entweder verschwindet jetzt diese hässliche Tapete oder ich, Mann, das muss ich googeln, nicht, dass ich da was Falsches sage. Den Spruch fand ich nämlich sehr gut. Ja, sehr cool. Ich glaube, einige von euch fassen sich jetzt schon am Kopf, weil sie ganz genau wissen, wer es ist. Also endlich, das muss ich mir merken, das muss ich mir auch gleich mal aufschreiben. Tapete oder ich. Haben wir gleich. Und der Spruch kommt von. Toll, ey. Ja, aber ist es nicht. Klär uns auf. Hast du denn schon was gefunden? Ja, aber Google verlangt von mir, dass ich das ein bisschen genauer in Wortlaut wiedergebe und wie genauer? Hier kommen tausend andere Sachen. Tausend andere Sachen. So, warst du das denn wieder hier auch von X17? Nee, das ist ein Moleskine. Ja. Ist ein Reporterblock. Huh? Der Reporterblog, da kann ich dir zeigen, was ich habe mich immer gefragt. Also er müsste mal selber googeln. Also ich hätte vermutet, dass es von Erich Kästner stammt, dieser Spruch. Entweder verschwindet jetzt diese blöde Tapete oder ich. Mensch, das muss auch rauszufinden sein, Moment. Du kannst es nicht. Entweder. Schreib warte mal. Julia, Julia, von wem ist das Zitat? Entweder verschwindet jetzt die blöde Tapete oder ich. Kennst du nicht, da lag einer im Sterbebett, ich weiß nicht, irgendein... Ach, wer weiß, wo du das wieder aufgeschnappt hast. Vielleicht fällt dir sowas auch mal beim Träumen hin. Du Genie. Vielleicht hab ich mir tatsächlich... Ach so, genau. Und zwar, hier ist es. Entweder geht diese scheußliche Tapete oder ich. Von? Ja, das mal da gucken. Nicht. Das kriegen wir jetzt bestimmt gleich raus. Und wir sind so beschäftigt. Atomkraftwerke, Quartett. Und zwar über Oscar Wilde, der irische Schriftsteller, hat einen besonderen Sinn für Ästhetik. Und überliefert ist von ihm das Zitat, entweder geht diese scheußliche Tapete oder ich. Kurz darauf starb Oscar Wilde im Hotelzimmer an den Folgen von Meningitis. Das ist mal ein Abgang, ne? Besser als der beste Rotwein. Das musst du mal gehen. Ja. Nee, und was ich zu diesem... Aber wenn man das so wüsste, wenn man so jetzt in den nächsten 10 Sekunden... Ja. Hast du noch so einen Spruch? Jetzt versuche ich dir hier mitzuspringen. Ey, du springst hier hin und her. Reporterblock oder nicht? Eben kamst du hier zwischen, gelangweilt mit dem Reporterblock. Ja, nein, ich wollte jetzt bloß die Pause überbrücken. Wir hätten uns auch anschweigen können. Ach so. Ja, nee, der Reporterblock. Ich kann keine Gitarre spielen, sonst habe ich ja zwischendurch... Lern irgendein anderes Instrument. Sanduhr. Ein Reporterblock ist ein Notizblock, den man nach oben aufklappt. Und genau. Das Gute ist, den kann das man im Stehen benutzen. So. Ja, den kann man halt, du kannst im Stehen, nee, du hast den in einer Hand und kannst gut schreiben. Ne? Oder du nimmst ihn so und kannst super schreiben. Geht bei einem Notizbuch, was man so aufklappt, nicht. Kann man mit ihm auch malen? Kannst auch malen, wenn du willst. Oh ja, ich brauche mal das Wasser, bitte. Das Wasser? Ja. Ist eine Durst? Ja. Jetzt spritzt er mich nass. Oh mein Gott. So. Ich werde mich vor das Mikro schmeißen. Dann. Schmeiß dich vor das Mikro, danke. Deins brummt ja sowieso irgendwie. Das brummt? Jetzt hört man nur ganz leise. Oh, so ein Sensibelchen. Meine Freundin war heute schon frech zu mir. Echt? Ja, die hat mich gefragt, wenn ich mein Auto verkaufe, was ich denn mit meinen Rädern mache. Also ob sie die haben kann. Dann meinte ich, die sind alt und ganzjahresreifen und die willst du bestimmt nicht. Und dann habe ich ja keine mehr. Und dann meinte sie zu mir, sie hat auch noch 4 Ziegelsteine. Alles so witzig. Ich habe heute den Osterhasen gesehen. Den Osterhasen? Das Feld hoppeln. Jetzt weiß ich, wo er schon alles versteckt. Habe ich dir erzählt, dass ich meinen Hasen gefangen habe mit meinen bloßen Händen? Nein. Und zwar hier in der Ecke, in der wir wohnen, sind ja ziemlich viele Hasen unterwegs. Ja, und auch Füchse. Und Füchse. Und eines Abends, als ich mal durch die Straßen flanierte, ich hier so durch die Gegend flanierte, sah ich plötzlich einen Hasen, einen wilden Hasen. Ne? Mhm. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erzählt, aber egal. Ich glaube auch, aber ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Nee, in einem völlig anderen Podcast, dachte ich. Na und auf jeden Fall bin ich dann dem Hasen hinterher und habe ihn tatsächlich gefangen. Und bin mit den gefangenen Hasen nach Hause zu meiner Mutter. Ich habe einen Hasen gefangen. Und ich stand dann irgendwie, ich weiß nicht, um 23 Uhr oder was, stand ich mit dem Hasen im Arm vor der Tür. Ja. Und weil ich bei meiner Mutter halt noch gewohnt habe und bat um Einlass. Und die sah den Hasen und ich habe ziemlich viele andere Haustiere auch gehabt, die so ein bisschen wild waren. Ja, genau. Und ich und der Hasen durften rein. Die Schlange musste raus. Und dann habe ich den Hasen halt, die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht, habe ich den Hasen halt unter so eine Autokiste erstmal, habe Julia angerufen, die ich zu dem Zeitpunkt irgendwie so langsam kennengelernt habe, so eine Plastikkiste. Habe ich auf den Kopf gestellt, den Hasen runter und einen Stein oben raufgelegt. Steine hatte ich noch da, weil das Terrarium hatte ich halt noch und hatte ich so einen großen, ja. Mir sind nämlich immer die Tiere ausgebüxt und da dachte ich, aus der Kiste kommt der halt nicht raus, ne? Und es ist ja so eine Plastikkiste, wo halt auch Luft drankommt und so. Hm. Ja, und saß er da. Da habe ich Julia angerufen und habe gefragt, ob sie einen Hasen möchte. Also wir haben uns halt gerade kennengelernt in der Zeit, ne? Ja. Willst du Hasen haben? Habt ihr Hase gefangen? Weißt du so. Nee, wollte sie nicht haben. Ja. Was habt ihr denn nicht gemacht? Ja, dann habe ich ihn roh gegessen. Lebend und roh habe ich ihn dann gegessen. An den Ohren gezogen. Nee, ich habe tatsächlich dann jemand anders gefunden, den haben wollte. Unglaublich. Ja. Genau. Ausgesetzt in der Wildnis. Man, keine Ahnung, was die Person mit dem Hasen gemacht hat, ich weiß es nicht. Ja. Ostern steht vor der Tür. Ja, ich habe ihn gesehen. Den Osterhasen, ja. Genau. Wusstest du, wie das in Österreich läuft mit den Osterfeiertagen? Ne. Da bekommst du nur frei, wenn du die entsprechende Religion hast. Ach so. Fand ich interessant. Also der Arbeitgeber, du hast beim Arbeitgeber Anspruch auf einen freien Tag, wenn du, ich weiß gar nicht, was man da sein muss. Katholisch? Was muss man bei Ostern sein, um Ostern zu feiern? Katholisch oder evangelisch? Ostern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, ihr ich Atheisten, bin, ey. Ja. Fest der Auferstehung, Ostern ist für Christen. Ja, und? Ja. Hab ich gesagt. Ja, also? Ja. Wenn man katholisch ist, kriegt man in Österreich über Ostern frei. Und ansonsten nicht. Ansonsten nicht. Ansonsten muss man einen Urlaubstag opfern. Wie? Der Betrieb macht trotzdem zu. Nee, der macht nicht zu. Das ist ein ganz normaler Arbeitstag. Ach so, aber wenn du katholisch bist, dann. Will, dann nee, wenn du katholisch bist, musst du an dem Tag frei bekommen. Ja. Also ich glaube. Wenn nicht, dann. Wenn nicht, dann kannst du auswandern. Achso, wenn du nicht katholisch bist, na, dann, ja. dann nicht, ja, genau. Musst arbeiten, dann musst du halt arbeiten oder ja. sagst du, nimm ich halt Urlaub. Ja. Ist nur komisch, also. Ist halt nur komisch, dass es so auf den so Arbeitgeber viele? Abgewälzt wird. Ich weiß nicht. Also mit dem Österreicher, dem ich gesprochen habe, da ist das so gewesen, der musste Urlaub nehmen. Wenn er frei haben will. Weil er aus der Kirche ausgetreten ist, genau. Ach so. Genau. Ja. Entweder die Kirchensteuer oder ein Tag frei. Ach nee. Ja, Ostern muss man sich dann teuer erkaufen. Ja. Ja, aber man soll ja nicht wegen Feiertagen oder so, wegen frei in die Kirche eintreten. Das sollte man schon aus Überzeugung tun. Ich nicht. Okay. Ja. Ja. Du hast doch da so viel, da stand ja so viel drin. Das sind alles Sachen, die dich nicht angehen. Warte, ich guck mal, hier steht zum Beispiel Liebestagebuch. Ich glaube, ich bin verliebt. Ich glaube, ich bin verliebt. Ja, habt ihr euch denn nun eigentlich schon für ein Auto entschieden? Nee, richtig, wir sind auf der Suche nach einem Auto. Nach einem. Gibt's doch bestimmt auch ein Kartenspiel zu. Bestimmt. Entweder die ein SUV oder ein Van. Oder ein Van, genau. Im Moment liebt Oldenmeyer mehr mit dem SUV. Ja, bin ich ja auch. Der verbraucht einfach mehr, mehr Strom, wollte ich sagen. Nee. Der von Porsche schon. Ja. Sieht sehr schick aus. Nee, der Cheyenne gefällt uns optisch eigentlich überhaupt nicht. Nicht? Nee, gar nicht. Na, denn so ein X5, X6. Nee, also wir sind, auch ein Audi, so ein also man muss ja mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben. Ne? Was ist aber 70.000? Du hast dich ja informiert, sehe ich. Ja, ich bin Auto, halt da so ein bisschen. Nee, wir sind, so am Grübeln, also wir haben jetzt mal so das Feld so abgegrast, was das überhaupt alles gibt und es ist sehr erstaunlich, dass du ja heutzutage Geländewagen bekommst, neu, für bereits 11.000 Euro. Da ist dann natürlich ist aber nichts drin. Nee, ist keine Reisschüssel. Ist Dacia. Wird Dacia? Wird in anderen Ländern als Renault verkauft. Also Franzose. Naja, eigentlich nicht. Nee, Dacia ist nee, ist das so interessant, wie der Automarkt funktioniert. Aber hier, guck mal, es gibt ja, wie heißen die denn, Opel? Nee, Opel, ist das Opel? Opel und Vauxhall, wie die heißen, Vauxhall. Na, Chevrolet ist ja auch Opel. Chevrolet war ja vorher... General Motors. Warte mal. Jetzt kommen die Kreise. Nee, und wie gesagt, da geht's, das war ich sehr erstaunt, also das Auto kommt wahrscheinlich nicht in Frage aufgrund der fehlenden Sicherheitsstandards, die man, wenn man Kinder hat, dann irgendwie schon mit in Betracht ziehen würde. Aber ich bin gestern in ein Auto gefahren, was noch weniger Sicherheitsstandards hat, glaube ich. Ein Smart. Wobei, ist das ein Auto? Ja, ist so schlimm? Hier, guck mal. Ich find's, ja. Ach, der Duster. Genau. Der ist cool, ja. Also der ist so... Und wie gesagt, er ist Riesen. Das ist ein Dacia, ja. Okay. Ja. Hast halt zwei Airbags weniger? Also ich finde den hübscher, aber ist halt... Also der sieht optisch sieht der schon cool aus. Ist aber auch ein kleines SUV noch. Aber es reicht auch. Na, der ist schon ordentlich. Also wir gucken, wir wollen größeren. Also groß macht sich bei uns über den Kofferraum bemerkbar. Ne? Und wir wollen da schon auf jeden Fall zwischen... Ich rede vom Gesamtpaket. Also es gibt ja, glaube ich, größere noch. Es gibt auf jeden Fall größere, ja. Aber ich finde den okay, ja. Also vorne jetzt nicht ganz so, aber dann sieht der richtig gut aus. Der Nissan Sportage. Habt ihr denn schon mal drin gesessen? Nee, das ist was halt, wir haben jetzt erstmal den, der Markt ist ja riesig groß, ne? Ja. Also, da kannst du auch hier auf deiner komischen App mal nachgucken. Da gibt's da bestimmt auch Fotos drin. Naja, das sind ja ein paar andere Autos. Ja, also, da ist ja auch der Standard drin, ne? So. Audio ja, aber so. Nee, ich bin ich habe da eine andere Seite gefunden, die so die aktuellen Modelle halt beinhaltet und dann geht man halt erstmal, also wie gesagt, wir gucken da nach dem Kofferraum, das ist uns das Wichtigste, dass er groß genug ist. Opel Vectra. Und dann geht man auch nach, es soll halt ein Auto sein, wo man nach oben einsteigt. Ach so. Weil man ja auch jünger wird. Genau. Und das soll ein Neuwagen sein? Ja, genau, das ist ja so die Sache, ne? Nimmt man einen Neuwagen, also damals, als wir unseren jetzigen geholt haben, gab es diese Wagenklasse, die wir geholt haben, nicht. Ne? Mhm. Also da waren Vans, so eine Minivans gab es dann noch nicht. Ja. Da waren wir halt auf einen Neuwagen angewiesen. Und jetzt ist halt wirklich auch die Überlegung. Ja, also Neuwagen würde ich ja nie kaufen, wenn dann ein Jahreswagen. Genau, also ein Jahreswagen ist natürlich bedeutend preiswerter im Vergleich zu einem Neuwagen. Der ist schon immer vom Hof gefahren. Ja, eben, genau so ist es. Nee, und das ist natürlich auch eine Option, ne? Das macht es ein bisschen schwieriger, das suchen, weil dann einfach die Palette viel größer ist. Ja. Also, ne, das ist hier die auch interessante Wahl wäre dann eben sowas hier in der Art. Ein Kia. Und Sportage. Von Dinnebier. Ich verkaufe Dinnebier nicht. Ja. Genau, müssen wir mal gucken. Also Achso, du hörst ja nicht so viel Radio. Wie ich kann. Nee, doch, ich kenne aber Dinnebier, ja. Also, ja, wir sind da noch beim Suchen. Also, wir haben uns da noch nicht endgültig entschieden. Ja. Wir haben auch so Autos mit Kofferräumen, so um die 700 Liter mal angeschaut. Hm. Also zumindest erstmal, die wollen wir uns dann in. Warte mal, echt bei DHL, ob die nicht einhaben, kannst du da oben einsteigen, dass wir da kommen. Ja. Ja, genau. Oder UPS. Ja, UPS-Auto und so. Oder nee, Rudi. Es soll ja wirklich auch die Möglichkeit geben, bei beim Autoverleihern Autos zu kaufen. Ja. Weil die sollen in gutem Zustand sein, weil die halt ordentlich gepflegt werden. Die haben wahrscheinlich ein paar Kilometer schon runter. Ja, Autoverleiher Auto kaufen? Ja, ne, die sondern die auch irgendwann aus. Ach so, ja, okay. Ne, aber die werden ja bestimmt schon einen drunter haben. Denn. Aber und die haben auch richtig ordentliche Kisten. Ne? Also wir haben uns ja da damals den TT ausgeliehen. Also das ist nicht so, dass die da nur irgendwie so eine Geschäftsschüssel haben, sondern die haben auch richtig, also die haben halt Flitzer. Und die haben bestimmt auch SUVs, oder? Na, ich denke mal, die werden für alle was haben. Ne? Kann man bei Sixt SUVs leihen? Ich weiß es nicht. Bei Jürgen Schweizer bestimmt. Hab ich dir erzählt, dass ich das Angebot habe, mit dem Hummer-Taxi zu fahren? Oh, nein. Er hat mir eine SMS geschrieben, oder? Dass ich mir mal Bescheid sagen soll, wo er mich abholen soll. Ja, vor meiner Haustür. Genau. Cool, ja. Sixt. Wo wir gerade bei Autos sind? Ja, Autos, das ist ja dein Thema. Auto, ne? Genau. Ich fahre ja im Sommer wahrscheinlich zum Sachsenring. Ja. Das ist ja ADAC GT Master. Was sind da Fotos? Da mache ich auch bestimmt Fotos und Videos. Schön. Wie gesagt, zu den ADAC GT Masters geht. Geht. GT Masters, was fährt er? GT3 Rennserie, also Lamborghini, Corvette, Ferrari. Alles, was so in GT5 fährt? Auch, ja. Ja? Gran Turismo für die jetzt nicht wissen, was GT. Was gibt's noch? Mercedes, BMW, Audi. Aha, schön. Aber weißt du, was ich beim Autorennen blöd finde? Du stehst an einer Stelle und dann schießen da die Autos vorbei. Deswegen, wenn ich Fernsehen gucke, hat man irgendwie mehr von. Ja, ich will es auch aufzeichnen. Ja. Aber trotzdem, nee, aber immer ich glaube, ja, das ist schon ein ganz anderer Sound, nicht, wenn du da genau, stehst. Genau, es ist doch nicht ganz so teuer. Also, ich sag mal, willst du sagen, was du da bezahlst? Genau, kann ich mal machen. Das sind 2 Renntage mit Fahrerlager. Also, jeweils ein Rennen geht eine Stunde. Ja. Da bezahle ich, wenn ich direkt in der Kasse gehe, 40 Euro und ansonsten 35 im Vorverkauf. Das denke ich, kann man mal machen, weil DTM, habe ich mir sagen lassen, sind glaube ich auch 2 Tage oder so. Also, Qualifying und Rennen und das kostet schon mal 116 Euro. Ha. Ja. Wie viel Zeit hast du jetzt? 40. Für eine Person? Ja. Und 2 Tage. 2 Tage? Ja. Musst aber selber da übernachten. Ja, die Eltern von meiner Freundin wohnen ja da. Achso, okay. 15 Minuten entfernt. Ja, cool. Und da dachte ich, guck ich mir jetzt mal an. Achso, da habe ich ja auch was für dich, Autoverrückten. Ich fahre zur Army. Du fährst in Leipzig. Hier Automesse. Hm? Genau. Du? Ja. Ja, Automessen weiß ich immer nicht. Das sind immer so Prototypen und ich denke mal. Nee, die haben doch normale Autos. Ja, auch. Und weiß ich nicht. Da will ich mal gucken wegen dem Auto. Hier übrigens, also SUVs kannst du Tatsache. Eine Freundin von meiner Freundin wird wahrscheinlich irgendwie so auch am Lausitzring oder so irgendwie so ein Auto vorstellen, so modelmäßig. Ach so, hier präsentieren heißt es. Hm? Ja. Genau, präsentieren. So, wollen wir mal gucken. Ja, wir gucken jetzt Autos. Ich habe jetzt mobile mal ein SUV. Nee, ich habe jetzt mal ein SUV hier. Das ist, glaube ich, ein BMW gewesen. Nämlich. Vom 7.4. bis 8.4. einen Tag. Abholstation auswählen. Oh Gott. Ist ja wie bei Starbucks. Das ist mir schon zu kompliziert hier. Starbucks. Übrigens kommt demnächst auch ein neuer Spider-Man-Film, ne? Dieses Jahr, Juni, Juli. Ja, von Marvel-Filmen halte ich ja nicht so viel. Die Comics sind super, aber die Filme... Die kann man auch nicht recht machen. Nee, kann man auch nicht. Witze gefallen dir nicht. Spider-Man gefällt dir nicht, also die Filme... So, wollen wir mal gucken. Die Autos gefallen dir nicht. Ach Mensch. Wann gibt's ein neues iPad? Das neue iPad ist ja schon lange raus. Ja. Ich dachte, du holst immer neues. Nö, warum? Nö. Funktioniert doch. Weil du ein Ultra-Retina-HD-Display hast. Ach, scheiße, ey. Kannst du nicht mal ein Auto leihen bei Sixt? Die Station hat an dem Tag geschlossen. Egal. Also, auf jeden Fall. Ja, um geht's. Ja. Um Autos. Genau. Ja, also Fotos machen vom Lausitzring. Nee, nicht ja. Lausitzring. Vielleicht geht es ja da auch noch hin. Achso, ja, auf jeden Fall Fotos machen. So. Gute Fotos machen, keine unscharfen Fotos. Ja. Und vielleicht nochmal im Anschluss kurz mit Julia sprechen. Ja. Ob ich die Kamera mitnehmen darf? Mit Sicherheit nicht. Ja, ich weiß. Ja. Ja, wird schon werden. Wird schon werden, definitiv. Ja. Wie wirst du die Ostertage verbringen? Am Samstag ist Geburtstagsparty. Von zwei Freunden. Okay. Und Samstag ist nochmal eine Geburtstagsparty, fällt mir gerade ein. Ja. Also feiern. Ja. Feiern, feiern, feiern, feiern. Und auch mal schlafen. Und schlafen. Okay. Was macht ihr denn? Über die Osterfeiertage? Ja, so, ja. Na, Osterfeiern. Ja, ja. Und danach fahren wir halt in den Norden. Verdienten Urlaub. In meine Heimat. In deine Heimat. Mein Geburtsort. Heimat ja nicht wirklich. Aha. Na, mal gucken, ob noch ein Mal oder irgendwas. Da wohnt bestimmt ein Denkmal. Da wohnt bestimmt keiner mehr. Nee. Wir fahren ja mal an Orte, wo keiner wohnt, ja, damit wir es ruhig haben. In Görlitz, ne, zum Beispiel. Da sind wir ja nicht hingefahren. Da sind wir, haben wir einen Abstecher hingemacht. So. Hingeflogen, ja genau. Wir sind an die polnische Grenze geflogen. Ja. Wieso? Ich glaube nicht, dass Görlitz einen Flughafen hat. Sicherheit. Aber sowas wie Tempelhof? Ah nee, ist ja noch zu groß. Nicht mal sowas, nee. Wo war das? Was? Überleg gerade. Ich glaube, in MacPom war auch so ein... An so einem kleinen Dörfchen war so ein mini-kleiner Flughafen, so für Cessnas und so. Echt? Ja, kann sein, ne? Warum nicht? Hier, die Leute, ach, die Julia fotografiert, die müssen ja irgendwo quasi ihre Flugzeuge haben, ne? Richtig. Die können ja nicht von Tegel fliegen oder vom BBI. Heißt der überhaupt BBI noch, dieser Großflughafen? Der heißt BER. Ich glaube, also ich hatte ja die Unterlagen BBI in der Hand und die heißt BER. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, der ist erzählt hier was anderes. Ich sage einfach Schönefeld. Wir werden es ja sehen. Lange soll es ja nicht mehr hin sein. Ach, ich habe da ein Foto gesehen, weil ich ja jemanden kenne, der da auch bald arbeitet. Du hast auch da gearbeitet, stimmt. Ja, aber nicht jetzt da, wo die öffentlichen Personen kommen. Ja, aber nicht. Du hast das alles gesehen wahrscheinlich. Ja, ich habe ja bloß den Flugzeughangar eben, war ich ja. Ja, aber da habe ich ja nicht gesehen. Nur den Hangar von innen, du wurdest immer einen Sack über den Kopf. Na, war ja gleich da Parkplatz und dann gleich fünf Minuten, 10 Minuten. War gleich am Hangar, zu Fuß. Ich hätte es mir auch gerne mal angeguckt. Ja, ja, da habe ich letztens ein Foto gesehen von der Baustelle, wo jetzt noch, ob das rechtzeitig fertig wird. Wie? Die machen das schon mit Schönfeld, meinst du? Ja. Also soweit ich weiß, ist da schon Probebetrieb, zumindest was die Gepäckbänder angeht. Die fahren da schon ja noch Dauerbetrieb. Was hat er mir erzählt? Wie waren das? Hinter diesen Duty-Free-Läden oder so. Ja? Da ist wohl noch jede Menge zu tun. Da, wo man den Alkohol kaufen kann, den man vorher bei der Kontrolle abgeben musste. Genau. Genau. Und dann darf man bestimmt auch nicht mit dem Flieger nehmen. Doch, das ist es ja. Das ist ja scheinbar geprüfter Alkohol. Ach so. Also mit dem Alkohol, den du selber mitbringen würdest, oder sagen wir mal so, mit den Flüssigkeiten, die du selber mitbringen würdest, da bastelst der normalerweise, ne? Ja. Eine Bombe draus. Ja. Ne? Wie, normalerweise natürlich, ja. Ne? Jeder normale Mensch baut aus Flüssigkeit, die er mitnimmt, eine Bombe. Ja. Mit den Flüssigkeiten im Duty-Free-Shop geht das nicht. So. Das sind Spezialflüssigkeiten. So. Ne? Und auch die Zahnpasta, die du im Duty-Free-Shop kaufen kannst, ist nicht so gefährlich wie die Zahnpasta. Da ist wahrscheinlich kein Pfefferminz drin. Ja, Kaugummi und ich habe hier eine Pfefferminzbombe. Kaugummi-Kugelschreiber. Ja. Hatte ich erzählt, ich bin doch neulich auch, ich bin nach Salzburg geflogen und da wurde ja auch meine Tasche kontrolliert. Ich habe ja alles fein, säuberlich in diese Tüte getan. Ich habe von dem Beitrag, nee, ich hatte keinen Zipbeutel. Ich dachte, scheiße, wenn die rauskriegen, dass das kein Liter, sondern anderthalb Liter sind, dann fühle ich mich sofort ab mit Handschellen. Da bin ich sofort weg für 2 Jahre. Ja. Ne? Haben sie aber nicht gemerkt. Aber beim Rückflug, ich habe immer so ein Beutelchen mit Kleingeld bei, ne? Wurde er darauf aufmerksam. Dann musste ich halt, hat er gesagt, ich soll das rausholen, ne? Und ja. Dann meinte er, was da drin, fragte, was da drin ist. Ich sage, das Kleingeld drin. Und er muss sich trotzdem kontrollieren. Ich sage, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Es ist unter 10.000 Euro. Ja. Fand er nicht so lustig, wa? Oder? Nee, doch, der war ganz locker gewesen. Ja, der war jetzt nicht. Ach, ja. Hat er erstmal den Geldzählautomaten gerufen. Genau. Hat er den Geldzählautomaten gerufen. Nee, er hat es überprüft. Er hat mal reingeguckt. Und ich glaube, beim Blick rein ist ihm aufgefallen, das können keine 10.000 Euro sein. Nicht in Centstück. Ja. Ach ja, Flugzeugfliegen ist sicher. Also ich fühle mich auch jedes Mal total sicher. Ich meine, ja? Ich nicht, wenn ich da so einen Brummer vor mir habe, weil ich bin ja auch nicht gerade schlank. Der sich ja mal voll in den Sitz schmeißt und ich mit den Knie eigentlich schon am Anschlag sitze. Also das muss ich auch sagen. Ich habe das Gefühl, dass es enger geworden ist in den Flugzeugen. Aber ich sag mal so, da muss man halt ein bisschen mehr Geld ausgeben und dann in der ersten Klasse fliegen. Obwohl das Flugzeug, in dem ich saß, hatte gar keine erste Klasse. Oder eine, die nur aus einer Reihe besteht, und zwar hier ganz vorne im Cockpit. Ich meine, wie oft passiert es, dass da einer eine Bombe bastelt oder so? Ich meine, ich finde es ein bisschen übertrieben. Ich meine, an sich ist es okay, aber ja. Die Amis machen es so, dass immer ein Air Marshal mitfliegt. Genau. Genau. Der dann wild um sich ballert. Richtig. Ja. Ja. Ja, dann wirst du dann ganz genau aufs Korn genommen, wenn du eine Flasche Wasser aus deinem Gepäck holst. Wird ganz genau geguckt. Der zählt ja schon durch den Sitz. Ja. Wasserstoffbombe, das haben die ungefähr. Das ey, nimm die Wasser mit, Stoff ist im Flugzeug. No. Ja, fertig ist die Wasserstoffbombe. Ja. Das wird schon alles seinen Sinn haben, dass die das so machen. Also, ja, ich würde ja da nichts in Frage stellen. Einfach. Ich meine, das, was mir passiert, ist klar. Okay, sehe ich ein. Das mit meinem Messer. Achso. Mit meinen zwei Messern. Ja, ne, du kannst Messer ja mitnehmen, ist ja nicht das Problem. Ja, aber nicht im Handgepäck. Aber halt nicht im Handgepäck, ja. Ja. Da musst du schon deinen Koffer beauftragen, dass er den Piloten ersticht. Nein, aber... Du musst... Das sich ja ein, aber ich meine, da wäre jetzt nicht mal eine Spezi mit reinnehmen. Nee, weißt du was? Wenn du unbedingt mit deinem Messer reisen willst, dann musst du dich zusammen mit deinem Messer beim Gepäck aufgeben. Okay. aufs Roll... Muss ich extra zahlen. Aufs Gepäckband dann... ja. Ja. Mit in den Koffer quasi. War ich mit dem Flug, also den. Und zwar ist Übergewicht, aber. Nein, das haben die schon bestimmt das in ihrem Tarif auch berücksichtigt. Okay. Es gibt ja Fluggesellschaften, da muss der für jeden halben Kilo zahlen. Naja, hab die Liste gesehen, ja. Ich bin nicht mit EasyJet geflogen. Sondern mit Air Berlin. Ja. Schön. Das finde ich übrigens auch cool, ne, mit dem Einchecken, dass du im Prinzip ja heutzutage direkt aus von zu Hause aus einchecken kannst. Nee, also, kommt da einer vorbei, oder? Nee, also wenn du, bei dir, oder? Nee, da hatte ich auch was zugeschrieben, habe ich nämlich auch gemacht, und zwar übers Internet, sagst du, wo du sitzen willst, wie im Kino, suchst aus, wo du sitzen willst, dann druckst du dir dein Ticket aus, und dann brauchst du am nächsten Morgen, kannst du gleich in die Sicherheitskontrolle gehen. Richtig, wenn du Gepäck hast. Das finde ich nämlich cool. Nee, wenn du Gepäck hast, dann kannst du einen Tag vorher. Genau. Musst aber hinfahren. Aber mit Handgepäck brauchst du halt nicht machen. Nee, das ist ja klar. Eine Webcheck-In. Aber das fand ich ganz cool, weil wir haben das ja auch einen Tag vorher abgegeben und somit hat man am nächsten Tag keinen Stress. Ja, du warst ja in Ägypten, ne? Ja. So lange haben wir schon nicht gehört. Kann man echt empfehlen, weil den Abend, wie wir das Gepäck abgegeben haben, da waren drei Leute vor uns, also eine Familie. Ja. Ja. Danach war mir schon dran, zack, zack. Und am nächsten Tag war da eine riesen Schlange. Mhm. Na gut, ist klar. Wie war es in Ägypten? Ach, sehr schön, warm. Ja. Ende Januar bei ca. plus 20 Grad. Was hast du, Nee. Ich krieg einen Kaffee. Oh, und die Uhrzeit. Nee, danke. Du kannst mein restliches Wasser haben. Eine Bombe. Nee, Wasser. Hier im Holger bitte kein Wasser mehr geben, wenn ihr am Tisch sitzt. Ich habe Angst, dass hier uns irgendwas um die Ohren fliegt. was habt ihr euch in Ägypten angeguckt? Kann man die Pyramiden dann noch anschauen? Ja, kann man, haben wir aber nicht. Warte nicht in also, nee. Gut. Also wo wart ihr gewesen? Hurghada wart ihr gewesen? Habt ihr Luxor euch mal angeschaut? Nein. Was habt ihr euch so? Bunker. Habt ihr euch irgendwelche Tempelanlagen oder sowas angeguckt? Habt ihr das Rote Meer gesehen? Ja. Okay. Ja. Nee, wir sind nicht großartig rumgekommen. Okay. Das habe ich mir eigentlich gewünscht, aber ja, also nach ich möchte Kairo ja sind es 5 Stunden oder 6 Stunden. Stimmt, nach Kairo ist ein Tagesausflug aus Hurghada. Luxor geht, glaube ich, das. Aber das sind 3 Stunden oder so. Oder ja. Also, ich will ja nicht kritisch klingen, aber wenn man so weit wegfährt, dann ist es nicht verkehrt, vielleicht auch mal das den einen oder anderen Abschied jetzt machen. Ich hoffe, hätte ihr redet ja noch miteinander. Aber es heißt ja, als ich gefragt wurde, ob ich nun mit möchte oder nicht, ja, entscheiden Sie sich jetzt. Und mir sind auch gleich die Pyramiden eingefallen und so. Und dann dachte ich, ja, da musst du mit. Das musst du mal gesehen haben. Ja, ach, dass ich dann erfahren habe, dass es so Cluburlaub ist. Echt? Aber warum, ganz ehrlich, ja, warum fährt man denn zu einem Cluburlaub nach Ägypten? Das ist Quatsch. Denke ich mal. Es gibt doch, also im Januar gibt es noch mehr Orte, wo es warm ist, wo man vielleicht nicht so weit reisen muss. Da muss er doch nicht nach Afrika erst. Das wurde empfohlen, dass es da schön ist und all inclusive und lalala und so. Ja. Ich fand's auch schön. Ja, ne, das war sicherlich, Wetter, das war sicherlich auch, ist nur ein bisschen schade, wenn man halt schon so ja, nah da ist, sieht, dass ja, man dann. Ich hätte ja auch gerne was gesehen. Ja. Ja, okay, das Einzige, was wir gemacht haben, ist so eine Tagestour mit dem Boot. Und dann so Delfine auf dem Nil? Und, nein. Auch nicht. Im Boot, okay. Mehr. Der Nil wäre nämlich auch in der Nähe gewesen. Im Boot mehr. Okay. Ja. Ja. Genau. Und das war's ja schon. Ansonsten. Das ist ja in Ägypten so, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, dass du Touristenzonen hast, wo dann auch, also so kannte ich es, oder so kenne ich es, wenn du da rausfährst mit dem Bus, also es sind so richtig abgesteckte Bereiche, da kommen auch nur Touristen rein. Und da kann ich mich entsinnen, dann sind wir halt mit dem Bus, das kann auch Tunesien gewesen sein, ich bin nicht ganz sicher, auf jeden Fall irgendwo Nordafrika, ja, sind wir mit dem Bus dann bei so einem Tagesausflug eben an so einem Tisch angekommen, da steht einer mit dem Gewehr, ein Soldat, ne? Ja. Und dann prüft er kurz, ob alles okay ist. Ägyptisch Roulette. Und dann kommst du halt aus der Touristenzone raus und bist dann im echten Ägypten oder Tunesien, was das war, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, genau. Da war es bestimmt Tunesien. Also bei uns war das so, im Bus rennen, bis zum Strand fahren. Ja, also die nächste Hotelanlage und dann. Ach so, ihr hattet also Hafen nicht direkt hatten. Am Wasser. Nee, nee. Hier in ihren eigenen Hafen hatten. Ach so, okay. Und dann. Hurghada. Ja. Das fand ich auch ganz angenehm, weil. Ich habe bloß die Läden dann immer gesehen und dachte, oh, die würden dich alle voll quatschen, wenn du dann laufen würdest. Das stimmt. Also das, da muss man sagen, die Araber sind da echt anstrengend. Bisschen, ja. Das stimmt. Also das ist ein Unterschied zu den Griechen. Ich habe es mir dann noch einen Tag angetan, also eigentlich ja zwei. Den ersten Tag wollte ich ja leben kann man das ruhig mal. Dann wurde ich ja auch gleich wieder angequatscht. Ja, Mensch, Maya! Genau, und dann geht's voll ab irgendwie. Juli, ja, auf jeden Fall, dann gleich voll gequatschen so und dann dachte ich, So und auf dem vorletzten Tag bring ich dann nochmal los und hab mir das nochmal angetan, hab mir dann auch was gekauft. Was hast du gekauft? Eine Shisha und ein Palituch. Das Palituch habe ich gesehen und die Shisha ist die funktionsfähig? Ja. Ja? Schon mal ausprobiert? Ja. Hast du Stoff da oder was? Ja. Nee, was hast du geraucht? Apfeltabak oder? Hast du Tabak mitgenommen? Er hat irgendwie Melone mitgenommen, ja. Ah, okay. Genau, habe ich auch gekriegt, genau. Und jetzt habe ich mir noch was geholt. Was bezahlt man da heute? Also ich weiß, als ich da war, konntest du Shisha, war eigentlich so vom Preis her recht in Ordnung gewesen. Dann hast du irgendwie eine Mark 50 oder sowas bezahlt, umgerechnet. Und dann hast du da eben einmal so einen riesen Tabakklumpen wegrauchen können. Ja, jetzt sind es 2 Euro. Zahlst du in der Anlage in Euro? Also oder das waren 2 Euro. Oder in ägyptischen Pfund? Nee, ein Euro. Die nehmen Euro mittlerweile. Ja, also okay. Eigentlich nehmen die alle. Hast du ägyptische Dollar habe ich da gesehen? Nee, ja, nix. Echt nicht? Nee. Das ist auch nicht mehr, was es mal war. Also früher, das fand ich immer cool, wenn du die Fremdwährung hast. Die sind ja noch voll auf den Keks gegangen. Erstmal der Kofferträger. Ja, Makschisch nennt man das. So, dann hat und dann man hält er die Hand auf, ne? Ja, das ist ja kein Problem. So. Ja. Aber dann kam man gleich an, Geld wechseln. Und dann am Anfang ging es dann, okay, wechselst mal Geld. Also 20 Euro gleich. Schein gegen Münzen. Und dann wusstest du eigentlich, hast du dich jetzt selbst bezahlt. Also hast du dann später mitgekriegt, weil das Geld nämlich alt für Trinkgeld ist. Ach so, okay. Ja. Damit du Trinkgeld geben kannst. Naja, klar. Dafür, deswegen, Glück, und dann in eine Tour Geld wechseln. Ja. Nee, Bakschisch ist da, also das muss man halt auch wissen, wenn man da hinfährt, weil du wirst wirklich auch böse angeguckt, wenn du halt dem Kofferträger halt nicht irgendwie eine Münze in die Hand drückst. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da die Preise auch gestiegen sind. Also mein Problem war eigentlich bloß am Flughafen, da ich kaum noch Kleingeld hatte. Ja. Musst du deinen Koffer selber tragen. Ja, das stört mich ja auch nicht. Wollte ich ja erst, aber dann war der eine Typ, der stand da halt so an diesem Band, wo durchgescannt wird. Ja. Und dann, die kommen da angeschossen, ne? Der hat sich einfach meinen Koffer geschnappt, darauf geschmissen und hielt die Hand auf. Ja, ja, ja. Was ist denn das? Obwohl ich ihn gerade also ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch. Also ich habe auch ein paar Worte Arabisch gelernt damals. Ja. Weil ich immer, auch sowas wie lassen mich in Ruhe und sowas, ja. Ne? Weil ich schon wusste, dass die Araber halt so drauf sind. Hm. Das war Tatsache, ich musste sie auch anwenden. Also es war auch am Flughafen dann beim Abflug, dass dann auch einer zugriff und einfach den Koffer nahm. Ja. Und das finde ich halt auch sehr unangenehm, wenn da einer deine privaten Sachen einfach greift. Ne? Ja. Ja, die haben halt eine andere Mentalität. Also da muss man mit klarkommen. Also. Ich sag mal, ich würde jetzt eigentlich bloß noch nach Ägypten fliegen, halt um mir da was anzugucken. Mhm. Also ich ist es eigentlich ein schönes Land, so. Ja. Also die Griechen sind da völlig anders. Ja. Ne? Also das ist... Und so was wie Türkei oder... Und die Türken sind da auch ganz anders. Also sind auch super freundlich. Ja, aber trotzdem. Also ich habe trotzdem gehört, dass man immer vollgequatscht wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Gut, das hast du bei den Griechen aber auch. Da wirst du auch vollgequatscht, ja, aber auf die freundliche. Also da musst du auch ein bisschen Zeit haben, wenn du da durch die Straße gehst. Weil, ja eben, das will ich nicht. Deswegen ist so was wie Thailand und all sowas. Nee, da kommen wir Deutschen einfach nicht mit klar, glaube ich. Nee. Weil das ist nicht unser Ding. Ja, eben, wir sind halt mehr so über unsere Ruhe. Deshalb sind das ja noch nicht so Reiseziele, wo ich gerne... Und die meinen es halt nicht so böse. Und bei den in Ägypten ist es zum Beispiel auch so, oder... ich glaube generell bei den Arabern, wenn du mit denen ein Geschäft anfängst, dann wollen die auch, dass das Geschäft durchgeht. Ne? Mhm. Und ich hatte mal, auch viele gesagt, hatte halt auch mit welchen gesprochen dort und die haben halt auch gesagt, wenn man den Handel anfängt, also die wollen auch, dass man handelt. Ja. Die finden es total komisch und auch ein bisschen beleidigt, wenn man gar nicht mit denen handelt, weil das gehört einfach zu dem Geschäft dazu. Lassen, ja. Ne? Ja. Also die nennen dir halt einen Preis und denen geht es ja nicht darum, dich so hoch wie möglich, sondern das ist halt, das ist ein Ritual, was da zum Kaufen dazugehört. Ja, ne? Aber die sonst ja einfach nichts zu tun haben. Vielleicht ist es das, man weiß es nicht. Und standen viele, gut, wenn du nicht so viel draußen warst, was ich gesehen habe, oft auch waren Kinder mit exotischen Tieren, also mit Wüstenfüchsen, haben so Leine dran oder mit Falken und dann kannst du halt auch ein Foto machen. Und wollen das halt habe ich gar nicht gesehen zum Beispiel. Ja? Was uns ein bisschen aufgefallen ist, ist ja, glaube ich, bei den Muslimen verboten, ist zu betteln oder so. Und da saßen so ein paar Leute so auf der Straße und es sah wirklich so aus, als wenn... Also, was mir in Ägypten aufgefallen ist, ich habe keine einzige Ägypterin gesehen, möchte ich behaupten. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also, wir waren ja auch in der Stadt gewesen und haben uns so ein bisschen geguckt und da halt Männer Hand in Hand, ne? Was da keine Bedeutung irgendwie hat, also nicht, wie wir es jetzt interpretieren würden. Und dann wollten sie mal Kugelschreiber haben. Das war noch die Zeit, wo sie immer nach Kugelschreiber... Habe ich extra welche mit denen? Okay, ich bin auch so... Nehmen die nicht geworden, mehr, ne? Also, bei uns war das so, dass das ich irgendwie so... Ich bin meine Zigarre ruckzuck los geworden. Also, eigentlich musste ich ihm die so ein bisschen aufzwingen. Ich habe übrigens neulich einen Podcast gehört, da erzählte einer aus Indien und sagte... dass dort die Kinder mal an ihr rankommen und immer sagen, Pen, Pen, Pen. Ja. Und die hatten vermutet, dass es um Penny geht, aber ich denke, die Kinder sind da immer noch auf dieses Kugelschreiber getrimmt, entweder weil sie nicht wissen, dass das Kugelschreiber heißt, sondern weil, dass sie denken, das ist so ein Battle-Wort, was man halt sagt. Ne? Ja, aus welchem Grund auch immer sind da unten irgendwie Kugelschreiber total angesagt. Ja, ich weiß nicht, warum. Vielleicht bezahlen die damit Kugelschreibern. Mit Muscheln und Knöpfen. Mit Kronkorken. Nee, finde ich okay. Nee, hier wegen der Zigarre. Der hatte die auf dem Tisch gesehen, hat welche gefragt, wie viel die kosten. Der wollte dir die abkaufen? Der wollte bloß fragen. Ja. Weil jetzt ihn wahrscheinlich interessiert hat und toll, so. Und weil ja auch so eine Independence sieht ja so ein bisschen toll aus und so. Aber da hat er eine übrig, und dann hat gesagt, hier komm. Also Enrico kam eigentlich an und meinte, hier hast du nicht eine, ich bin die mal und so. Ach so, warum schenkt er einfach Zigarren? Hat er euch was vorgeführt? Ja, so trinkgeldmäßig war das. Ach so, okay. Genau, und dann wollte er die erst einmal nicht annehmen, meinte, hier komm, ist okay und ist nicht so schlimm. So viel, also war ja nicht so teuer, was der aus 1,80 oder so. Ja. So Trinkgeld ist okay. Und der hat sich so gefreut. Und dann jeden Abend, Mr. Zigarre. Und Mr. Zigarre, Mensch, Meier. Ja, das fand er cool. Siehst du, und ich hatte in Ägypten... halt auch so an der Bar mal was bestellen wollen und ich hatte extra, wie gesagt, Arabisch ja ein paar Worte gelernt und wollte halt meine Sprite auf Arabisch bestellen. Ja. Hab das auch gemacht und da hat er mich doch recht böse angeschaut und sagte, was? Und ich hab's dann wiederholt und da hat er zu mir gesagt, ich soll in meiner Sprache bestellen. Ja. Hat er nicht gut gefunden, dass ich, wobei ich da in anderen Ländern andere Erfahrungen gemacht habe. Die haben sich gefreut, wenn man in denen ihre Sprache gesprochen hat. Aber der wollte nicht, dass ich in seiner Sprache spreche. Ja. Fand ich manchmal doof. Manchmal führt das auch zu Missverständnissen. Ja, bei einer Sprite ist das passiert. Ein bisschen schwierig. Was hat Lilly gesagt? Wir waren ja in Spanien. Ja. Und gegenüber wurde halt noch gebaut. Und Lilly sollte mich dann, glaube ich, wach machen und kam die Treppe wieder runter. Also wir haben oben geschlafen, das kam ist die Treppe wieder Nichte. Runter. Genau. Ja. Und da war die halt noch recht jung. Und die Bauarbeiter, so ganz freundlich immer so, hola, hola, also hallo, guten Morgen, ja. haben die gesagt. Meine Nichte dann ganz traurig runtergegangen. Meine Mutter fragt, was los ist. Und dann meinte so, ja, die haben Olle zu mir gesagt. Ja. Ja. Da waren die Spanier unten durch bei ihr. Ja, da haben wir sie aufgeklärt und da fand sie es doch ganz gut. Mhm. Wo ich denke. Ja. Hola. So, Holger, wir sind bei anderthalb Stunden. Naja, haben wir noch Sprichsthemen für anderthalb Stunden? Ich glaube, wir müssen unsere Zuhörer mal wieder erst eingewöhnen. Genau, jetzt, ihr habt jetzt ja schon eine Weile nicht mit Stoff von uns Januar, sagtest du? Ja, mein 21. Sag mal, wir senden ja schon ewig und sind erst bei Nummer 24. Ja. Stand da so. So, und hören Sie auch in der nächsten Folge wieder zu, wenn es heißt, Holger lernt Gitarre spielen. Holger möchte Gitarre spielen, ja. Also, ich kann dir jetzt schon versprechen, dass in den nächsten, ist nicht schwer, dass in den nächsten Sessions an der Spree definitiv eine Gitarre und ein Verstärker dabei sind. Von Marshall. Also, ein Marshall-Verstärker, ist tatsächlich ein Marshall-Verstärker. Für dich ein Marshall-Verstärker. Hast du eine Live-Band organisiert? Away vielleicht? Nein. Ja, vielleicht können die ja vorbeikommen. Die haben sicherlich auch etwas größere Verstärker als... Die können ja mal nachfragen, ob sie spielen möchten. Oder ob ich denn was kosten? Na, denn nicht. Die könnten kostenlose Werbung haben, wenn sie kostenlos spielen. Also. Ja, bei wie vielen Leuten denn? Im Internet. So. Mit Video. Also wir handeln da noch was aus. Wir handeln da was aus. Naja, hat wie die Ägypter. Wie die Araber. Nur unter einer Bedingung. Ich spiele die Leadgitarre. Ne, gucken wir mal, was sich da machen lässt. Ja. Ne? Ich spiele uns ein Intro. Können die kostenlos gerne machen. Ja. Und wir machen einen Beitrag. Und verlinken. Und wir verlinken. Ne? Ja. Oder nicht cool. Doch. Die können, Intro mit können, dir die können gerne mal versuchen. Wir können auch. Ich spiele Luftgitarre. Genau. Die Fender Aerocaster. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ja, dann hören wir uns schon in bald 5 Wochen wieder. Ne, wir gucken mal, wann der nächste Podcast kommt. Den nächsten mache ich einfach alleine. Oder mit Rudi. Oder mit jemand anders. Oder mit irgendjemand anders. Vielleicht findet sich jemand. Aus dem Roten Rathaus vielleicht jemand. Ja, vielleicht, ich kann ja mal meinen Kumpel Oberreit fragen. Dein Bro. Ich habe übrigens erfahren, dass es nicht nur einen Bürgermeister von Berlin gibt, sondern 2. Ja. Nee, 3 sogar. Es gibt ja 2 Bürgermeister-Stellvertreter. Und die sind ja auch Bürgermeister. Die sind halt nur Bürgermeister-Stellvertreter. Vertreten, ja. Ja. Genau. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Sind die Sitzfarmfelder. Also, wenn dem Movi was passiert, da ist für Nachschub schon gesorgt. Ja. Nicht so wie bei unserem Ersatzkaiser, wo man erst ewig suchen muss. Kaiser? Der Ersatzkaiser, Bundespräsident. Was war er? Ach so, ach, der Freund. Ja. Aber ich glaube, über den brauchen wir heute gar nicht reden. Nee. Okay. Das dauert zu lange. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt Feierabend und reden nächstes Mal über den Kaiser, den Ersatzkaiser. Und dann mal schauen, wie hoch die Spritpreise sind. Genau, mach doch mal den Eintrag aus, das Auto. Genau, erzähl mal noch was zu den Spritpreisen. Ganz schön teuer geworden. Echt? Was bezahlt man aktuell für die Nachwelt, für den Liter Benzin? 1,69. Letztens war auch irgendwo 1,73. Am Montag war aber 1,60. Nein. Ja, auf jeden Fall wird es teurer. Das ist nicht schön. Ja. Das stimmt mich traurig jetzt so vom Urlaub. Und das, wenn ihr euch wir SUV laufen in den Urlaub. Dann laufen wir halt mehr, wenn wir ein SUV haben. Schieben. Ja. Okay. Alles klar, Jungs und Mädels, wir hören uns demnächst wieder. Richtig. Ich würde sagen. Und dann spielen wir die Atomkraftwerke. Haut drin, genau. Okay. Ciao, ciao. Wir spielen jetzt mit Atomkraftwerken. Tschüss. Tschüss.